Ja, herzlich willkommen zu unserer Diskussion zum Thema Anti-Imperialismus in der DDR mit Hans Bauer. Nochmal eine Vorab-Information. Die gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet, also es wird ein Audio-Mitschnitt gemacht, damit ihr alle Bescheid wisst, der dann auch eventuell veröffentlicht wird. Genau, aber jetzt erstmal zum Inhaltlichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Aufschwung der antikolonialen Befreiungsbewegungen, vor allem in Asien, Afrika sowie Lateinamerika. Doch nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten der ökonomischen Unterentwicklung durch den Kolonialismus und erzwungenen Zugeständnissen bei der Befreiung blieben diese Staaten abhängig von den ehemaligen Kolonialherren und erreichten keine wirkliche Souveränität. Auch heute leiden noch viele Staaten unter dieser Abhängigkeit mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds als zentralen Instrumenten der Kontrolle durch den Imperialismus. Jedoch zeigen die aktuellen Entwicklungen in Burkina Faso, Mali und Niger, dass die Flamme der antiimperialistischen und antikolonialen Befreiungsbewegungen nicht erloschen und der Kampf gegen die alten Kolonialmächte immer noch aktuell ist. Um die heutigen Ereignisse besser einordnen zu können und als Kommunisten Handlungsschritte ableiten zu können, ist es essentiell, sich mit dem real praktizierten Antiimperialismus in der DDR zu beschäftigen. Wie wurde in der DDR der Kampf um Unabhängigkeit diskutiert? Welche Debatten wurden über den Kolonialismus und Neokolonialismus geführt? Wie hat die DDR damals den antiimperialistischen Befreiungskampf unterstützt? Dazu hat Hans Bauer, Vorsitzender der GAH, Mitglied der DKP und ehemals stellvertretender Generalstaatsanwalt in der DDR, gemeinsam mit Professor Dr. Anton Latzo, ehemaliger Lehrstuhlleiter am Institut für internationale Beziehungen, das folgende Referat vorbereitet. Anschließend werden wir die Diskussion eröffnen. Notiere dich also schon gerne während des Vortrags Fragen und Gedanken. Damit auch nochmal herzlich willkommen an dich, Hans, und wir übergeben dir das Wort. Jetzt bin ich zu hören. Nein. Doch. Ja, jetzt. Doch. Jetzt. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, zunächst möchte ich mich bei der KO ganz herzlich bedanken für diese Einladung. Sie hat für mich auch besondere Bedeutung. Heute ist der 7. Oktober, der Tag der Republik. Ich weiß nicht, ob auf dieser Konferenz überhaupt schon mal erwähnt wurde heute. Es ist der Tag der DDR, die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949. Und das macht mich natürlich besonders froh, dass ich in die Geschichte, oder wir in die Geschichte der DDR eintauchen können und zugleich sehen, es ist nicht nur Geschichte. Der K.O. fühle ich mich nicht nur im Geiste eng verbunden, sondern habe viele enge Kontakte mit den Genossinnen und Genossen der K.O. Wir haben vieles gemeinsam schon gemacht. Also ich möchte mal sagen, ich fühle mich auch hier sehr zu Hause. Liebe Freunde, zunächst möchten wir vorausschicken, mit dem Thema Sozialismus und Anti-Imperialismus, die Rolle der DDR im anti-imperialistischen Kampf, wollen Professor Anton Latzo, der heute leider nicht hier sein kann, und ich die Politik der DDR zur Unterstützung der anti-imperialistischen Unabhängigkeitsbewegung behandeln. Wir möchten dies anhand unserer natürlich Erfahrungen, Erkenntnisse, aber einschließlich auch eigener wissenschaftlicher und staatlicher Verantwortlichkeiten auf diesem Gebiet tun. Zunächst vorausgeschickt, die Politik der DDR beruht auf zwei Säulen, die zugleich auch die Grundlage für unsere anti-imperialistische Position waren. Das war einmal natürlich das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln, an den wichtigsten Produktionsmitteln. Und das war die Macht der Arbeiter und Bauern. Und damit untrennbar verbunden war eine Politik, die auf Frieden und Volkswohlstand gerichtet war. Innen- und Außenpolitik bildeten eine untrennbare Einheit. Die Lehren aus der deutschen Geschichte ziehend hatte der Kampf um Frieden höchste Priorität. Die DDR leistete verbunden mit ihrem Ringen um völkerrechtliche Anerkennung als gleichberechtigter Partner des Staatensystems ihren Beitrag zur internationalen Anerkennung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. das schloss den friedenserhaltenden Status quo in Europa ein. Unabdingbare Voraussetzung politischer, militärischer Entspannung und Sicherheit in Europa und darüber hinaus. Ja, von der DDR ging nie eine militärische Bedrohung aus oder gar Kriegsgefahr aus. Für unsere Entwicklung und für die Entwicklung in Europa war es von besonderem Gewicht, dass der Grundsatz von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen, wie er bereits der Gründung der DDR zugrunde lag, als politische Maxime verkündet und verwirklicht wurde. Und die DDR hatte diesen Schwur bis zum letzten Tag ihrer Existenz erfüllt. Mit ihrer Politik hatte sie einen nicht unbeträchtlichen Anteil daran, dass es trotz schärfsten Kalten Krieg, revanchistischen Territorialforderungen und internationaler Konfrontation gelang, den Frieden in Europa zu erhalten. Und diese Friedenspolitik war Verfassungsgrundsatz wie in Artikel 6 bestimmt. Zitat: Die DDR hat getreu den Interessen des deutschen Volkes und der internationalen Verpflichtung aller Deutschen auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus, Faschismus ausgerottet und betreibt eine dem Frieden und dem Sozialismus, der Völkerverständigung, der Sicherheit dienende Außenpolitik. Wir meinen, liebe Freunde, dass nur eine solche Politik, also eine Friedenspolitik, ermöglicht und auch vor allen Dingen legitimierte, besonders unter Beachtung deutscher geschichtlicher Verantwortung und Verantwortlichkeit, auch internationale Glaubwürdigkeit und Wirkung zu erzielen. Bis heute. Und das zu betonen, erscheint uns besonders wichtig angesichts der Politik der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere auch nach der Konterrevolution oder nach der staatlichen Vereinigung mit dem sogenannten Einigungsvertrag. Mit dem 2+4-Vertrag von 1991 verpflichteten sich beide deutsche Staaten. Text im 2+4-Vertrag, Artikel 2. Dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. So steht es im 2+4-Vertrag. Beide deutsche Staaten und die vier alliierten Mächte unterschrieben. Wichtiger völkerrechtlicher Vertrag, um überhaupt die Einheit Deutschlands herzustellen. Und man muss eben sagen, dieser Vertrag war noch nicht von allen vier Mächten ratifiziert. Die Sowjetunion hatte 1991 ihn etwas später ratifiziert. Da hatte sich Großdeutschland schon am Kriege gegen Jugoslawien beteiligt. Ein klarer Völkerrechtsbruch. Eigentlich, eine Art und Weise, die heute viel zu wenig auch zur Sprache kommt. Und deshalb ist es uns so wichtig, darauf hinzuweisen, dass eigentlich das Gebot Frieden, Schwur, DDR so wichtig ist und immer wieder betont wird, gerade in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland nach 1990. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die antiimperialistische Politik der Sozialistischen Einheitspartei und der DDR war selbstverständlich eingebettet in den antiimperialistischen Kampf der kommunistischen und Arbeiterparteien. Wir erinnern uns vor allem an die internationalen Beratungen, die stattfanden. Ich denke, insbesondere ehemalige DDR-Bürger haben das verfolgt, viele später hoffentlich. Beratung von 1957, 1960, 1969, wichtige Konferenz, Berliner Konferenz 1976 und dann die Treffen führender Politiker sozialistischer Staaten und natürlich besondere Würdigung von Jahrestagen, also Karl-Marx-Konferenz und anderes. An denen nahmen auch Vertreter der Befreiungsbewegungen der jungen Nationalstaaten teil. Und hervorzuheben ist, dass diese Fragen des Kampfes, die wir gerade heute auch behandeln, Themen vor allen Dingen des politisch beratenden Ausschusses des Warschauer Vertrages und des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also des RGW, waren. Für das strategische Herangehen der DDR und nicht nur der DDR war die Einschätzung Lenins auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale 1921 bedeutsam. Das, so wörtlich, Zitat, dass in den kommenden entscheidenden Schlachten der Weltrevolution die ursprünglich auf die nationale Befreiung gerichtete Bewegung der Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs sich gegen den Kapitalismus und Imperialismus kehren und vielleicht eine viel größere revolutionäre Rolle spielen wird, als zu erwarten. So Lenin, eine Prognose. Mich erinnerte das an den Besuch des chinesischen Parteiführers und Präsidenten Xi bei der Beendigung seines in Moskau, als er sich mit von Putin verabschiedete. Und wie sagte er wörtlich? Es kommt zu Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und diesen Wandel treiben wir gemeinsam voran. Ich werde natürlich auch erinnert an das heutige Podium vorhin, an den Optimismus, an die große Bewegung eigentlich, die gegenwärtig stattfindet, die gerade für uns Kommunistinnen und Kommunisten so wichtig ist, wo sozusagen ein Umbruch erfolgt, wie er seit Jahrzehnten nicht erfolgte, hier, Xi sagte, seit 100 Jahren nicht mehr. Es ist sozusagen die Fortsetzung dessen, was Lenin bereits 1921 als Prognose darstellte. Ja, und Lenins Prognose ging davon aus, dass die nationale soziale Befreiungsbewegung in dieser Phase in ihren objektiven Hauptaufgaben und ihrem Charakter nach eine anti-imperialistische demokratische Bewegung ist. Der Hauptinhalt ist die allseitige und umfassende Festigung der nationalen Unabhängigkeit. Die anti-imperialistische Ausrichtung des Kampfes. Sie löst also insgesamt vor allem die Aufgaben eines allgemein demokratischen Wandels, ist von allgemein demokratischem Charakter. Und zugleich wird der Inhalt durch die Gesetzmäßigkeiten der Epoche und durch den Verlauf der internationalen Klassenauseinandersetzung bestimmt. SED und DDR sahen in dieser Strategie zwei Tendenzen. Aufgaben zur Erringung der vollständigen nationalen Unabhängigkeit, zur Sicherung der nationalen Souveränität gegen Imperialismus und zur Liquidierung vorkapitalistischer Produktionsverhältnisse. Diese Seite, die im Vordergrund stand, ähnelte den Aufgaben der bürgerlichen Revolution, die in der Vergangenheit erfolgt sind. Aber andererseits wirkte und verstärkte sich eine über diesen Rahmen hinausgehende revolutionär-demokratische, nämlich eine antikapitalistische Tendenz. Das war auch die Grundlage für das Herangehen von Partei und Staat an die differenzierte Zusammenarbeit mit den verschiedenen politischen und sozialen Kräften in den einzelnen Ländern. Wobei selbstverständlich die Außenpolitik, das muss ich hier nicht besonders betonen, aber liegt auf der Hand natürlich, die Außenpolitik der sozialistischen Länder aufeinander abgestimmt war. Auch in Bezug auf eine Arbeitsteilung bei der Unterstützung dieser Bewegungen und Staaten. Liebe Genossinnen und Genossen, natürlich hatten für uns die Beziehungen zur Sowjetunion und zu den anderen sozialistischen Staaten primäre Bedeutung. Diese basierten auf multilateralen und bilateralen Abkommen. Es waren Freundschaftsbeistandsverträge, selbstverständlich die Abkommen des RGW und des Warschauer Vertrages, aber auch Verträge unter anderem mit dem sozialistischen Kuba oder der Sozialistischen Republik Vietnam. Absatz 3 des Artikels 6 unserer Verfassung, dort war verankert, Zitat, die DDR unterstützt die Bestrebungen der Völker nach Freiheit und Unabhängigkeit, Zitat Ende. Und darin äußerte sich die Verpflichtung, dass die DDR aktiv für den Fortschritt in der Welt eintrat, indem sie an der Seite der vom Imperialismus unterdrückten und noch unter kolonialer Herrschaft lebenden Völker in Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit stand, sowie den jungen Staaten aller Kontinente bei der Erlangung und Festigung ihrer Unabhängigkeit Hilfe gewährte. Das war keine sogenannte Entwicklungshilfe, wie wir sie seit Jahrzehnten von der Bundesrepublik und wie wir sie heute vom imperialistischen Deutschland erleben. Der Beitrag der DDR war auf eine grundsätzliche Veränderung der Stellung dieser Staaten in der internationalen Gemeinschaft gerichtet. Er diente der Überwindung des Kolonialismus, einer gleichberechtigten Einbeziehung der Entwicklungsländer in die internationalen Beziehungen und der Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Natürlich, völlig klar, der konkrete Inhalt der Umsetzung, Art und Weise, Formen und Methoden dieser Politik waren abhängig von zwei entscheidenden Faktoren. Erstens von den Möglichkeiten der DDR, ihrer wirtschaftlichen politischen Stärke, ihrer internationalen Stellung und Resonanz. Insoweit unterlag solidarischer Beistand einem Entwicklungsprozess. In den 1950er Jahren wurde er vor allem gegenüber dem koreanischen und dem vietnamesischen Volk geleistet. Bestand nicht nur aus materieller Hilfe, sondern erfolgte auch moralisch-politisch. Dies beruhte auf gegenseitiger, enger Verbundenheit. Es folgte dann die Solidarität mit Sansibar, danach mit Tansania, die Unterstützung des Befreiungskampfes des algerischen Volkes. Und nach der Durchbrechung der diplomatischen Blockade gegen die DDR Ende der 60er Jahre, die ja bekannte auf der Grundlage der Hallstein-Doktrin der BRD die internationale Anerkennung der DDR verhindern wollte, nach dieser Durchbrechung erfuhren auch Beistand und Solidarität eine neue Qualität, weil sich neue Möglichkeiten ergeben hatten. Ja, und zweitens war diese Politik abhängig von der konkreten Situation, dem Entwicklungsstand, den Zielen, Bestrebungen, Orientierungen und Aufgaben in den betreffenden Ländern. Die DDR betrieb niemals eine Politik gegen die erklärten Interessen und Absichten dieser Länder. Für uns galt der Grundsatz, dass Hilfe und Unterstützung sich allein und unbedingt am Entwicklungsstand, dem Willen und Wollen dieser Staaten zu orientieren haben. Dabei galt für alle der gleiche Grundsatz, ebenfalls in der Verfassung verankert. Die Beziehungen erfolgen mit allen Staaten, unabhängig von ihrer Gesellschaftsordnung, auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung, gegenseitigen Vorteils. Das entsprach auch voll den Geboten des in der UNO-Charta festgeschriebenen Völkerrechts. In ihrer Zusammenarbeit mit den Staaten Asien, Afrikas und Lateinamerikas ging die DDR davon aus, dass der nationale Befreiungskampf zu entscheidenden politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Ländern und in den internationalen Beziehungen führen wird. In ihnen spiegelten sich natürlich die Verschiedenartigkeit, aber auch vor allem die Nähe der sozialökonomischen Grundlagen der Staatsmacht in den neu entstandenen Staaten. Das unterschiedliche ökonomische Entwicklungsniveau, die konkreten Klassenverhältnisse sowie unterschiedliche kulturelle Traditionen wieder. Dieser differenzierte Grad der faktisch erreichten politischen Unabhängigkeit von den ehemaligen Mutterländern bewirkten auch Unterschiede in ihrer Innen- und Außenpolitik. Die konkreten objektiven und subjektiven Bedingungen führten ebenfalls zu einem unterschiedlichen Grad der Verwirklichung der Demokratie. Die Organisiertheit und die Bewusstheit der gesellschaftlichen Kräfte hatten zur Folge differenzierte Standpunkte über die Aufgaben der nationalen Befreiungsbewegung und Revolutionen und ihrer Lösung. Der Prozess der Gestaltung unserer Beziehung zu diesen Ländern konnte also nicht nach einem vorgezeichneten Schema erfolgen. Aus dem Gesagten ergibt sich zwangsläufig, dass die Politik der DDR sehr differenziert war. Ja, differenziert sein musste. Wollte sie angenommen, anerkannt und erfolgreich sein. So leistete die DDR aktiven Beistand jenen Völkern, die unter faschistischen und rassistischen Regimen litten. Erinnern möchte ich mir gerade in diesen Wochen an die Unterstützung demokratischer, kommunistischer und anderer fortschrittlicher Kräfte gegen den faschistischen Putsch in Chile am 11. September 1973. Ich denke, ohne Übertreibung muss man feststellen, dass sie verbunden hat mit der sozialistischen Regierung, dass Präsident Allende ja zu geradezu außergewöhnlichen Hilfsmaßnahmen der DDR führten, die bis heute unvergessen sind. Hier denken wir an die Rettung chilenischer Patrioten vor den Sherpas, Pinochets, die Aufnahme vieler Verfolgter in der DDR und den Beitrag zur internationalen Ächtung des faschistischen Regimes. Gerade die junge Welt, aber auch die K.O. oder die Forschungsstelle DDR haben sehr ausführlich darüber geschrieben und berichtet in den letzten Tagen. Hohe Verdienste haben in diesem Kampf, und das muss man ja ausdrücklich auch betonen, unterstreichen, gerade heute, denke ich, auch am 7. Oktober, haben die Angehörigen der Sicherheitsorgane der DDR, des MFS, im Rahmen der Regierung unter Einsatz des eigenen Lebens hier gewirkt haben. Besonders hervorheben möchten wir auch die Unterstützung des ANC gegen das rassistische Apartheid-Regime. Wir haben in Südafrika sowie auch die Hilfe im Kampf gegen der Befreiungsbewegung der SWAPO gegen die südafrikanischen Besatzer. Auch hier ist es, zwingt es sich geradezu auf, wie der andere deutsche Staat, die Bundesrepublik, sich verhielt. Sie unterhielt engste Beziehungen zu solchen verbrecherischen Regimen, heuchelt aber heute Betroffenheit und verschweigt oder verfälscht ihre eigene Beteiligung. Sehr, sehr wichtig, und ich denke gerade am heutigen Tage auch das zu erwähnen, ist der Beistand der DDR für die PLO. Das entsprach den international anerkannten Prinzipien, war auf die Herstellung grundlegender Rechte des palästinensischen Volkes und auf einen gerechten Frieden im Nahen Osten gerichtet. Und wir sehen und wissen, was sich heute tut, und hoffentlich auch eine neue Etappe im Freiheitskampf des palästinensischen Volkes einleitet. Wir meinen, liebe Genossinnen und Genossen, mit solcher Unterstützung von nationalen Befreiungsbewegungen hat die DDR etwas geleistet, was in der Geschichte der internationalen Beziehungen, geschweige denn in Deutschland, beispielhaft ist und auch beispielhaftes bleibt. Verehrte Genossinnen und Genossen, die DDR ging davon aus, dass der Kampf der Völker um ökonomische Unabhängigkeit keineswegs ein Kampf um rein ökonomische Fragen, allein um Probleme der Entwicklung der Produktivkräfte, der Schaffung einer viele Zweige umfassenden Wirtschaft sein konnte. Deshalb unterstützte sie vor allem jene Länder, die erkannt hatten, dass der Aufbau einer selbstständigen nationalen Wirtschaft nur möglich ist, wenn die herangereiften sozialen, politischen Umgestaltungen durchgeführt werden können. Also in dem Maße, wie sich in den jungen Nationalstaaten die Idee durchsetzte, dass nur der nicht kapitalistische Weg die Überwindung der Erbschaft des Kolonialjochs in einem überschaubaren Zeitraum gewährleistet, gewann die Herstellung normaler und schließlich enger und engster Beziehungen dieser Staaten zur DDR immer größere Bedeutung. Das betraf verständlicherweise insbesondere eine Reihe von Ländern, die sich an einer sozialistischen Entwicklung orientieren. Die internationale Anerkennung der DDR und ihre Aufnahme in die UNO 1973 beförderten diesen Prozess der wachsenden Zusammenarbeit. Zur Realisierung dieses Prozesses, dieser höheren Anforderungen, zeichneten sich in der DDR zunehmend zwei Linien ab. Beide sich gegenseitig bedingend, ergänzend, beruhend auf der Stärke des Sozialismus und der Einheit von Staat und Volk. Das waren einmal die staatliche Verantwortung und Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Und zum anderen die gesellschaftliche Aktivität und Solidarität mit den jungen Nationalstaaten in Asien, Afrika, Lateinamerika. In diesem Sinne entwickelte sich in den 1970er Jahren die Beziehung auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene, man muss sagen, sprunghaft. Beistand und Solidarität mit den unterdrückten Völkern war von Anfang an ein Kennzeichen der DDR-Politik. Nun aber wurden bestehende Beziehungen ausgebaut, viele neue erschlossen. So in Asien, die Staaten Laos und Kambodscha, in Afrika, Angola, Mosambik, Äthiopien, im arabischen Raum die VDR Jemen, in Lateinamerika, Nicaragua. Große Teile der Bevölkerung wurden ja von einer Welle der Begeisterung und Solidarität mit diesen um Freiheit und Unabhängigkeit kämpfenden Völkern erfasst. Der Staat unterstützte diese Begeisterung durch Schaffung notwendiger Voraussetzungen und den Ausbau staatlicher Beziehungen. Freundschaftsverträge wurden geschlossen, die unter anderem wirtschaftliche Kooperation, günstige Kreditgewährung, umfassende Zusammenarbeit auf nahezu allen Gebieten, einschließlich natürlich Kulturabkommen beinhalteten. Liebe Freunde, diese Politik war von zwei Seiten oder zwei Ebenen bestimmt. Einmal, erstens die nationale Befreiungsbewegung als Bündnispartner im Kampf gegen Imperialismus für Frieden, Entspannung, sozialen Fortschritt. Und zweitens die jungen Nationalstaaten als Partner zur Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen auf der Grundlage gegenseitiger Hilfe und des gegenseitigen Vorteils. Für die DDR hieß Solidarität zu helfen, die komplizierten, komplexen Bedingungen so zu bewältigen, dass die Daseinsbedingungen der Völker nachhaltig verbessert, gesellschaftlicher Fortschritt erreicht und das internationale Kräfteverhältnis zugunsten der Friedenssicherung verändert wird. Das stärkte natürlich die Friedenskräfte weltweit, war ein bedeutendes Gegengewicht zu imperialistischer Aggression und Ausbeutung. Das war Internationalismus, der heute unter veränderten Bedingungen im anti-imperialistischen Kampf so wichtig ist. Für die Verwirklichung dieses Anspruchs stellte die DDR immense materielle und finanzielle Mittel zur Verfügung. Ja, wie konnte die DDR dem gerecht werden? Und welche konkrete Hilfe und Unterstützung leistete sie? Wie erwähnt, war diese Politik mit enormen Belastungen verbunden. Hier war es eben das sozialistische Gesellschaftssystem, in dem es keine unlösbaren Widersprüche zwischen der staatlichen Politik und der Bevölkerung gibt. Der Staat, der den Interessen der Menschen dient und internationale Solidarität zum Leitbild eines sozialistischen Staates gehört. Es entstand in unserem Lande eine breite Solidaritätsbewegung. Wir kennen alle das berühmte Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Das wurde zum Leitspruch dieser Bewegung. Es waren in erster Linie gesellschaftliche Organisationen, voran der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, also FDGB, und die Freie Deutsche Jugend, FDJ, die große Aktionen der Solidarität initiierten. Das geschah oft in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in den Entwicklungsländern. Ausmaß und Umfang der Solidarität erforderten schließlich neue Organisationsformen. Das bisher vorhandene, geübte reichte nicht aus. Also wurden zentrale Solidaritätsausschüsse beziehungsweise später ein Solidaritätskomitee der DDR gebildet, das die Solidarität, die Unterstützung und Hilfe koordinierte und bündelte. Mit staatlichen Entscheidungen und Maßnahmen und in Absprache mit den Partnern wurden die Mittel gezielt und effektiv eingesetzt. Für die meisten DDR-Bürger wurde eine regelmäßige Spende der Solidarität zur Tradition. Sie wurde Selbstverständlichkeit. Hinzu kamen massenwirksame Aktivitäten, wie die jährliche Aktion Dem Frieden die Freiheit, die von Kultur und Kunst und den Medien unterstützt wurden. Große staatliche und gesellschaftliche Ereignisse und Veranstaltungen wurden genutzt, auch durch Begegnungen mit ausländischen Partnern, um anti-imperialistische Solidarität lebendig und bewusst zu machen. Dabei waren Großveranstaltungen der FDJ von herausragender Bedeutung, wie zum Beispiel die Weltfestspiele der Jugend 1951, auch vor allen Dingen 1973, deren 50. Jubiläum wir gerade begingen, auch gefeiert haben. Jährlich wurden auf diese Weise viele Millionen, Milliarden Mark DDR gespendet und sinnvoll verwendet. Diese Unterstützung war gerichtet auf eine nationale, neue wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Basis in den betreffenden Ländern. Für die ökonomische Unterstützung spielten besonders die Lage sowie die regionalen klimatischen Bedingungen, selbstverständlich die vorhandenen Naturressourcen, eine entscheidende Rolle. Und gleichzeitig galt es, die wissenschaftliche Strategie und Organisation der neuen Gesellschaft, vor allem in Politik, Staat und Recht, auszuarbeiten. Besonderheiten und konkrete Bedingungen jedes einzelnen Landes waren dabei zu berücksichtigen. Das betraf historische Entwicklung, religiöse Gegebenheiten, kulturelle Traditionen, Stammesdenken, Stammesentwicklung in den unterschiedlichsten Ländern. Die DDR war auf mehreren Kontinenten erfolgreich tätig. Zementwerke, Zuckerfabriken, Druckereien, Betriebe der Fischverarbeitung und Textilunternehmen wurden errichtet. Projekte der Infrastruktur, des Verkehrswesens, der Landwirtschaft sowie der Kleinindustrie und Werkstätten für verschiedene handwerkliche Tätigkeiten wurden unterstützt und Maschinen und Werkzeuge geliefert. Kollektive als führenden Industriebetrieben der DDR errichteten Wüstengebieten Straßen und Brücken, bauten Krankenhäuser und moderne Wohnanlagen. Expertengruppen der DDR waren in vielen dieser Länder tätig. Sie berieten in zentralen staatlichen Einrichtungen mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen. So unter anderem in Finanz- und Preisfragen, in Handels- und Bauinstitutionen, in Hochschul-, Verkehrs-, Landwirtschafts-, Wirtschaftsministerien. Regierungsberater standen den führenden Politikern und Leitern zentraler Organe in Staat und Justiz persönlich zur Verfügung. Das betraf auch Parteien und Gewerkschaften. All das geschah nicht nur mit einem Kurzbesuch, sondern zumeist über mehrere Jahre. Ja, es entwickelte sich somit eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit, die durch genaue Kenntnis der Situation im Gastland, durch Achtung ihrer Besonderheiten, eine qualifizierte Beratertätigkeit ermöglichte. Wir haben diese Art der Solidarität selbst in Entwicklungsländern kennengelernt und geleistet und konnten uns von deren Effektivität überzeugen. Und ja, nicht zu vergessen, eigentlich mit an erster Stelle zu erwähnen, ist die besondere Rolle der Jugendbrigaden der FDJ der DDR, die in Dutzenden von Ländern tätig wurden. Diese Brigaden waren zumeist im Landesinnern, also nicht in den Hauptstädten oder großen Ballungsgebieten konzentriert, sondern oft unter komplizierten Bedingungen im Landesinnern stationiert. Sie warteten und reparierten zum Beispiel die Technik in der Landwirtschaft. Vor allem aber bildeten sie junge Menschen der Gastländer aus, die somit befähigt wurden, später notwendige Arbeiten selbst auszuführen, vor allen Dingen aber selbst Kader auszubilden. Eine der nachhaltigsten solidarischen Leistungen der DDR erfolgte auf dem Gebiet des Bildungswesens. Das bezog sich sowohl auf Ausbildung junger Leute in der DDR, auf Errichtung von Ausbildungsstätten in den Ländern, als auch auf die Entsendung von Pädagogen aus der DDR. Bis 1990, also bis zum Ende der DDR, erhielten ca. 200.000 Bürger aus Entwicklungsländern ihre berufliche Aus- und Weiterbildung. Außerdem durchliefen Zehntausende Vertragsarbeiter aus Vietnam, Mosambik, Algerien und anderen Ländern eine Ausbildung in der DDR. Über 30.000 junge Menschen haben ein Hochschulstudium in der DDR absolviert. Über 30.000 in den 40 Jahren, man kann aber sagen, in den letzten 20 Jahren der DDR absolviert. Am 1. Januar 1989 befanden sich 264 Personen noch zur Berufsausbildung und 9.407 zum Studium an Hoch- und Fachschulen in der DDR. Für die Bildungssysteme in den Ländern wurden umfangreiche Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt. Alphabetisierungskampagnen wurden auch in Zusammenarbeit mit der UNICEF gefördert, denen zum Beispiel sogenannte, ich habe sie auch kennengelernt, Alphabetisierungssets übergeben wurden. Der Frelimo in Mosambik und Guinea-Bissau wurden ca. 300.000 Mathematikbücher in portugiesischer Sprache übergeben. In Nicaragua erfolgte die gemeinsame Herausgabe von 3,5 Millionen Schulbücher für alle Fächer der Klassen 1 bis 3, die in der DDR gedruckt wurden. In anderen Ländern wurden aus Solidaritätsmitteln Druckereien eingerichtet, die die Herstellung eigener Lehrbücher ermöglichten und so weiter und so weiter. Und in jenen Ländern, die sich politisch auf eine sozialistische Entwicklung orientierten und in denen eine Partei auf sozialistischer Grundlage existierte, umfasste die Bildung ebenfalls die Ausbildung von Kadern für Partei und Staat. Die DDR leistete auch hierbei umfassende Hilfe. Künftige Kader absolvierten höchste Bildungseinrichtungen in der DDR, Wissenschaftler, also auch die Ausbildung von Kadern auf dem Gebiet für Partei und Staat und Justiz. Die DDR leistete auch hier umfassende Hilfe. Künftige Kader absolvierten höchste Bildungseinrichtungen in der DDR. Wissenschaftler lehrten an Fach- und Hochschulen in den Gastländern zur marxistischen Philosophie, Dialektik, Ökonomie sowie zur Planung und Leitung gesellschaftlicher Prozesse. Ist zu leise? So, ein weiterer Bereich war das Gesundheitswesen. Dazu gehörte die Behandlung von Kranken und Verwundeten aus den Ländern, die den Befreiungskampf führten, beziehungsweise die medizinische Hilfe benötigten, Behandlung in der DDR. In Berlin-Buch war eine besondere Station für solche Solidaritätsaktionen eingerichtet. Bei der Solidarität mit Vietnam sei der Ausbau von Krankenhäusern und die Errichtung eines orthopädischen Zentrums erwähnt. Das hing natürlich zusammen mit der Uranmunition, mit dem Krieg der Franzosen, dann der Amerikaner gegen Vietnam und unsere Unterstützung. In Nicaragua wurde mit dem Hospital Carlos Marx das größte medizinische Solidaritätsobjekt der DDR verwirklicht. In Äthiopien wurde seit 1979 die Ausbildung von Ärzten an der medizinischen Fakultät Gonda unterstützt. Bis 1989 waren über 150 Experten, Ärzte, Medizinpädagogen hier tätig. Und in der VDR Jemen arbeiteten über Jahre große Ärztegruppen im Adenerkrankenhaus. Ab 1984 haben jährlich etwa 60 Studenten das Medizinstudium abgeschlossen. In der Leipziger Universität wurden 25 wissenschaftliche Nachwuchskräfte ausgebildet. Im Nordwesten Äthiopiens entstand ein Tropenhospital. Ja, ein wichtiger Bereich wirtschaftlicher Unterstützung war die Landwirtschaft. Fast alle dieser Länder waren weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Damit verbunden standen viele Fragen, die zu klären, zu lösen waren. So die Fragen der Eigentumsverhältnisse an Bodenflächen, der Zusammenarbeit bei der Bewirtschaftung, der Nutzung von Technik, der Bewässerung, der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und so weiter. Hier konnte die DDR wertvolle Hilfe vermitteln. Große Beratergruppen unterstützten so zum Beispiel in der VDR Jemen die genossenschaftliche Entwicklung. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, 14. Oktober, das ist der Nationalfeiertag Südjemens, also der VDRJ gewesen, 14. Oktober zeigte zum Beispiel Perspektiven für neue Wege in der Landwirtschaft. Übrigens wurde diese LPG auch besucht vom Staatsratsvorsitzenden damals der DDR, Erich Honecker. Also die DDR ließ sich das nicht nur viel kosten, sie widmete dem auch größte Aufmerksamkeit. Natürlich, liebe Freunde und Genossen, verlief dieser Prozess der Unterstützung, Zusammenarbeit, der Prozess des Kampfes, antiimperialistischen Kampfes, nicht problem- und konfliktlos. Verständlich, dass die revolutionäre Ungeduld dieser Völker oft nach schnelleren Ergebnissen und Wirkung drängte. Nicht jede Vorstellung war aber zu verwirklichen, zumindest nicht kurzfristig. Die Folgen von kolonialer Ausbeutung und Unterdrückung brachten zur Überwindung Zeit und Geduld. Vor allem aber auch befähigte Kader für realistische Planungen und sichere Entscheidungen. Viele der Kader hatten natürlich inzwischen kennengelernt durch ihre Ausbildung, wie weit die DDR, wie weit andere Staaten, auch sozialistische Staaten bereits waren. Und selbstverständlich wollte man das so schnell wie möglich auch haben oder einholen. Aber wie gesagt, das bedurfte unter den konkreten Bedingungen Geduld und Zeit. Außerdem waren auch die Möglichkeiten der DDR begrenzt. Wir wissen, sie selbst hatte in zunehmendem Maße einen harten ökonomischen Kampf gegen westliche Embargo-Politik zu führen. Übrigens die Sanktionen, die wir ja heute gegen Russland, China und andere Staaten erleben, diese Sanktionen, die haben wir Jahrzehnte erlebt, die DDR. Embargo-Politik nannte sich das damals. Aber wir haben diese Unterstützung materiell, ideell trotzdem geleistet. Und natürlich unterlag die DDR auch den Bedingungen des Weltmarktes, der zunehmend schärfer wurde. Auch ökonomische Bedingungen, die komplizierter und schärfer wurden im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Wer sich damit befasst hat, weiß, wie kompliziert es wurde, auch für uns, für die DDR vieles teurer wurde, auch teurer an die Sowjetunion bezahlt werden musste. Also gerade auch unter solchen angespannten ökonomischen Bedingungen galt es, die geschilderte Begeisterung auch in der Bevölkerung lebendig zu halten und immer wieder zu mobilisieren. Wir wissen, was sich einübt, was alltäglich wird, was normal wird, da fehlt manchmal dann auch die Leidenschaft. Also war es notwendig, dort auch wieder zu mobilisieren. Hier teilte sich das bewährte Zusammenwirken von Staat und gesellschaftlichen Organisationen aus. Und schließlich verlief auch der Prozess der Erlangung ökonomischer und staatlicher Unabhängigkeit, heute Morgen wurde auch darüber auf dem Podium darüber gesprochen, in den betreffenden Ländern nicht geradlinig. War mit Problemen, auch mit Rückschlägen verbunden. Revolution, Konterrevolution, Stammesauseinandersetzung und dergleichen Dinge mehr. Und ich sage mal teilweise, wir mittendrin, einen klaren Kurs dabei behalten. Nicht unkompliziert. Für die DDR insgesamt, für ihre Strategie, für ihr Herangehen, aber natürlich auch für diejenigen, die dort arbeiteten und wirkten. Aber ich denke, ungeachtet dessen galt die DDR, nicht nur galt, gilt bei den Partnern als eine Art Beispiel für die eigene Zukunft. Ja, viele hatten, ich erwähnte schon, die DDR selbst kennengelernt, Einblicke in unser Leben genommen, das solidarische, achtungsvolle Verhalten gegenüber anderen Menschen und Völkern erlebt. Das prägte die Meinung und Einschätzung über die DDR. Hinzu kam, dass die Größe der DDR, die Überschaubarkeit für viele dieser Völker, die ja auch nicht von der Größe, von der Ausdehnung her, von dem Umfang der Bevölkerungsanzahl her nicht so riesig waren, auch eher vergleichbar waren als, ich sag mal, große Länder, zum Beispiel auch die Sowjetunion. Diese Solidaritätsleistung, diese Unterstützung im antiimperialistischen Kampf brachten der DDR große Sympathien und hohe Wertschätzung ein, die in vielen dieser Staaten bis heute wirken. Ich denke, liebe Genossinnen und Genossen, auch in der tätigen Solidarität, wurde der gegensätzliche Charakter der beiden deutschen Staaten offensichtlich. Die Beziehungen der DDR orientierten sich am Frieden, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, progressiver Entwicklung dieser Völker und dieser Staaten. Der westdeutsche Staat stand immer auf der anderen Seite. Jener Kräfte, die das Streben der Völker nach Freiheit und Unabhängigkeit zu unterdrücken suchten, eben Imperialismus. Durch die eigenständige, unabhängige Entwicklung dieser Staaten wurde und wird vom imperialistischen Deutschland bis heute unterstützt. Allein das Beispiel der gezielten Abwerbung von Fachkräften aus diesen Ländern für die BRD, ja ein zentrales Anliegen heutiger Politik auf diesem Gebiet, straft die angebliche Entwicklungshilfe Lügen. Meines Erachtens viel zu wenig von linken, von kommunistischen Kräften auch thematisiert. Forderungen, neue Fachkräfte aus Indien, ja, die werden abgezogen. Wo kommen sie her? Oder aus anderen Ländern, vor allen Dingen auf bestimmten Bereichen, die hier besonders gefragt sind, ja, IT und dergleichen mehr. Wird kaum thematisiert. Aber das ist Abwerbung. Das ist nichts anderes. Früher waren es die Italiener, die Türken, dann die Ostdeutschen, die man natürlich, als man neue Absatzmärkte mit Ostdeutschland, die zukamen, nach der staatlichen Vereinigung. Und nun sind es diese Länder, die aber dann nicht mehr mitmachen oder nicht mehr mitmachen wollen. Alles in Bewegung ist. Ja, in der DDR war die Befreiung der unterdrückten Völker vom Joch des Kapitalismus eine Unterstützung ihrer Macht, Festigung und Souveränität gesellschaftliches Anliegen, aber auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Progressive Entwicklung dieser Staaten stellte eine echte gesellschaftliche Alternative zur kolonialen Herrschaft des Imperialismus, darunter auch des Deutschen, her. Die Konzeption der außenpolitischen Aktivitäten der DDR stand immer in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Solidarität für eine progressive Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und des Friedens für jeden und für die Welt. Und wenn ich mir anschaue, ich habe es nur kurz umreißen können, auf welchen Gebieten und wie die DDR auch mit welchen Ergebnissen sie tätig war. Ja, da frage ich mich, dass diese Bundesrepublik Deutschland um einige Milliarden streitet, was die Entwicklungshilfe betrifft und was hier tatsächlich auch konkret geleistet und nicht geleistet wird, nämlich letzten Endes, um selbst eigenen Profit zu sichern, beziehungsweise in der Welt so dazustehen, als sei es das humanistische, demokratische System, was man sich vorstellen kann. Nein, Ähnliches, wie ich hier aufzählte, hatte und hat die Bundesrepublik Deutschland zu keiner Zeit den deutschen Imperialismus nie aufzuweisen gehabt. Also, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, im Ergebnis stellen wir fest, mit der DDR war erstmalig in der Geschichte ein deutscher Staat zum außenpolitischen Faktor geworden, der auch die gesellschaftliche Alternative zum deutschen Imperialismus beispielhaft verkörpert hat. Dieser Staat hat eine deutsche Politik des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts nicht nur plakatiert, sondern nach innen und außen verwirklicht. In den Jahren des Bestehens der DDR hat sich ihre Außenpolitik in der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus bewährt. Sie hat sich als zuverlässiges Instrument zur Verwirklichung Fortschritts erwiesen und zum antiimperialistischen Kampf beigetragen. Es gilt, ihre Erfahrungen aufzugreifen und für die völlige Überwindung des Kolonialismus zu erschließen. Sie sind geeignet, auch weiterhin Inspirationsquelle für den Kampf für Frieden, Sicherheit und Sozialismus zu sein. Die Außenpolitik der DDR war Verkörperung der Übereinstimmung zwischen dem Anspruch in der Verfassung und der realen Politik, zwischen gesellschaftlichem Fortschritt und Frieden. Das darf nicht nur Geschichte bleiben. Nein, ich muss sagen, das wird nicht nur Geschichte bleiben. Und wir sind dabei, eine Entwicklung, wie ich sie vorhin nannte, im Leninschen, auch im Xi-Sinne, eine Entwicklung mitzuverfolgen, mitzugestalten, die, ja, den Imperialismus doch auch die letzte Stunde irgendwann auch bescheren wird. Aber ich sage, wir sind auch dem Vormarsch. Dankeschön. Vielen Dank, Hans, für deinen Vortrag und für die Einsichten in den Kampf der DDR, in der Unterstützung, in den Einsichten in die antiimperialistische Politik der DDR. Wir würden jetzt zur Diskussion übergehen. Der Modus ist wie folgt. Ihr meldet euch und dann kommt Anastasia mit dem Mikrofon zu euch. Und genau, ihr fragt dann, was ihr wissen wollt. Dann könnt ihr euch jetzt melden. Hallo, ich hoffe, Sie können mich gut hören. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben viel darüber gehört, was die DDR nach außen geleistet hat. Was können Sie sagen, hat die DDR von ihren solidarischen, internationalistischen Aktivitäten auch mit zurückbringen können nach Deutschland? Was hat die DDR von anderen Ländern auch mitnehmen und lernen können, die auch selber ihre eigenen sozialistischen Projekte unternommen haben, die zum Teil auch jünger waren als die DDR? Danke. Willst du drei Fragen sammeln? Oder willst du gleich antworten? Ja, ist egal, wir können auch gleich machen. Ja, wir, ja. Ja, also, das ist richtig. Es war ja ein Geben und Nehmen. Wenngleich zunächst die DDR als wirtschaftlich stärkeres, sozialistisches, ich sage mal auch etabliertes Land, bis zu einem gewissen Grade, sozialistisches Land, sozusagen auch auf, in der geschichtlichen Entwicklung ein Stückchen weiter schon war. Aber ich muss sagen, ich habe es selbst auch miterlebt, ja, als Berater in VDR Jemen. Die DDR hat vieles von diesen Ländern gelernt. Erstens, das Denken, die Kultur und das Wissen, wo befinden sich diese Länder? Was ist sozusagen das, die Gesinnung? Wie sind die Verhältnisse in diesen Ländern? Also man kann sich theoretisch, kann man sich vieles ausmalen, aber dieses Wissen wurde in die DDR mitgebracht, beziehungsweise wurde auch in der DDR ausgewertet und floss ein in die weitere Unterstützung, in den weiteren antiimperialistischen Kampf. Das waren, ich will mal so sagen, nicht nur das, was unmittelbar, ich nenne es mal Botschafter von uns in die DDR mitbrachten, sondern das waren auch die Hunderte und Tausend, die ich hier erwähnt habe, die in der DDR ausgebildet wurden oder von der DDR ausgebildet wurden, im Gastland, ich nenne es mal Gastland, die sozusagen uns eigentlich befähigten, anders zu denken, als man es im eigenen Land gewöhnt ist. Und ich muss so oft daran denken, wenn gesagt wird, in der bundesrepublikanischen Medienlandschaft und Politikern gesagt wird, ja, DDR hatten keine Beziehungen zu Ausländern, also zu Menschen in anderen Ländern. Und deshalb sei zum Beispiel der rechte Sektor so stark. Völliger Unsinn. Eine solche, ich sag mal, enge Verbundenheit, wie sich, ich habe ja einige der Länder genannt, aber bereits schon mit Vietnam entwickelt hat, mit Korea entwickelt, Nordkorea damals, also als es um den Konflikt Korea ging, aber auch später so entwickelt hat, Partnerschaften entwickelt haben. Ja, es gab weniger, ich sag mal, individuelle solche Begegnungen, dass man sich gegenseitig besuchen. Und das hatte auch seine Gründe, über die man auch sprechen kann, weshalb das nicht möglich war, für DDR-Bürger durch die Welt zu reisen. Das ging ja auch nicht immer für westdeutsche Bürger, ja, das muss man ja auch sagen. Aber ich sag mal, wir lernten die Welt kennen. Mehr kennen als nur jetzt mal, ich sag mal, die sozialistische DDR oder unsere DDR und natürlich auch die anderen sozialistischen Staaten ähnlich. Sondern wir lernten die Welt kennen durch das Kennenlernen dieser Freunde und Partner, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben, gehalten haben und wo wir viel, ich sag mal auch theoretisch, denken mussten, wie weit kann man gehen bei der Unterstützung dieser Länder? Was kann man ihnen anbieten? Was muss man ihnen anbieten? Welche Möglichkeiten haben Sie bei der Umsetzung zum Beispiel moderner Technik, also damals moderner Technik, ja, war ja auch am Beginn von IT und dergleichen mehr, ja. Also welche Möglichkeiten haben Sie, wo wir auch selbst als gleichberechtigte Partner darauf reagieren konnten? Also das war uns wichtig, es war für uns auch ein großer Gewinn, muss ich sagen. Ökonomisch, ja, auch ökonomisch. Soweit ich es einschätzen kann, muss ich hier in begrenztem Maße auch sagen, aber ökonomisch auch natürlich. Und wir hatten ja gesagt, es sollte gleichberechtigt fair sein. Aber ich denke, das Geben seitens der DDR im antiimperialistischen Kampf war stärker als das Nehmen. Aber das war auch so gewollt. Niklas. Hallo, vielen Dank für den Vortrag nochmal. Ich finde es sehr freundlich, wenn Sie nochmal auf die Beziehung der DDR zu zwei spezifischen Staaten eingehen würden. Und zwar zum einen zu Nordkorea, was mich interessiert hätte. Einfach nochmal darauf eingehen, da ja das, also der Staat selbst ist zwar ein Jahr älter, aber Nordkorea war ja aufgrund der massiven Angriffe durch die USA wirtschaftlich ja nochmal deutlich stärker torpediert, als es die DDR war. Und dann zum anderen, weil Sie das ja auch bereits angesprochen haben, die Palästina-Politik, welche mich nochmal sehr interessiert hatte, da ja die UdSSR ja Israel auch sehr schnell als einer der ersten Staaten auch anerkannt hatte und damit ja auch diesem Staat eine Legitimität gegeben hat und damit ja auch eben der Siedlerpolitik und Kolonialpolitik, die ja sich eben gerade gegen Palästina gerichtet hatte, und inwiefern das dann eben im Widerspruch zu der damaligen Linie der UdSSR stand, beziehungsweise wie das eben im Rahmen dieser Anerkennung funktioniert hat. Ja, du hast schon etwas angesprochen, was natürlich für die DDR bedeutsam war. Ich hatte es allgemein gesagt, wir waren natürlich eingebunden in die Politik, antiimperialistische Politik der sozialistischen Staaten. Und insbesondere natürlich auch das RGW und der Warschauer Vertragsstaaten. Und wir wissen ja, wie kompliziert die Bedingungen und die Beziehungen auch zwischen der Sowjetunion und China. Ja, und China auch, wenn hier jemand China sagt, aber nicht nur auch Nordkorea und ja, vor allen Dingen Nordkorea auch war. Und wenn man so will, ja, eigentlich. Ich will sagen, nach wie vor gerade Nordkorea einen gewissen Durchbruch jetzt erreicht. Das hängt natürlich mit den komplizierten Beziehungen, auch Wegen zum Sozialismus zusammen. Das würde jetzt so weit führen, aber das war natürlich etwas, was auch die DDR belastete. Aber gerade zu Nordkorea, als die Teilung erfolgt war, also als die UNO-Abstimmung war, damals ich die Sowjetunion kam wieder eingelegt hatte, wenn ich mich recht erinnere, ja, sodass also so zustande kam, wie es über Jahrzehnte jetzt ist. Und, aber gerade zu Nordkorea hatte die DDR weitere Beziehungen. Ich weiß zum Beispiel große Projekte, das ist sicher nicht das Wichtigste gewesen, aber ich weiß, die haben sich interessiert. Wir haben hier Leipziger große Sportfeste gefeiert, aber das war gekonnt. Also wer sich ein bisschen dafür interessiert, weiß, was die DDR auf diesem Gebiet jetzt mal in solchen großen Aktivitäten zustande gebracht hat, dass Nordkorea besonders sich dafür interessiert hat und die DDR für sie ein Beispiel war, wie man sozusagen ein Volk auch so mobilisiert und solche Begeisterung entfacht. Also es gab Beziehungen zu Nordkorea, aber natürlich waren die, soweit ich das einschätzen kann, auf kleinerer Flamme, hing aber natürlich mit den Beziehungen zu dem besonderen Weg Nordkoreas und zusammen. Und ich denke, wir alle, oder ich empfinde es als große Genugtuung, dass seit einigen Jahren, aber besonders in den letzten Jahren, Nordkorea hier eine größere Rolle spielt, auch international diese Isolation, die nicht von Nordkorea ausgeht und nicht nur von Nordkorea, sondern eigentlich von den anderen Staaten und von vielen anderen Staaten ausgeht, dass diese überwunden wird und überwunden wird. Und gerade in diesen Auseinandersetzungen gegenwärtig Nordkorea zunehmend eine wichtige Rolle spielen wird. Ich habe öfter, auch in den vergangenen Jahren, schon die nordkoreanische Botschaft besucht und weiß, wie offen die Menschen dort sind und wie groß sehr sie interessiert sind, aber eben auch unter dieser Isolation sehr leiden und gelitten haben. Was den Nahen Osten betrifft, das palästinensische Volk betrifft, so muss ich sagen, gab es für die DDR zu keiner Zeit irgendwelche Zurückhaltung. Im Gegenteil. Also ich habe Veranstaltungen miterlebt, sowohl im Ausland, aber auch hier in Deutschland, also in der DDR, wo Arafat empfangen wurde. Yasser Arafat sozusagen, das war für uns die Person, die an der Spitze stand des Befreiungskampfes. Ich sag mal, wie in den USA, Angela Davis. Ja? Also ich sag mal, so wurden von Kindheit an die Menschen für die Freiheit des palästinensischen Volkes interessiert und auch erzogen und auch die Berechtigung und Begründetheit dargestellt. Das hat nichts damit zu tun, wie so gern heute ja da Zwiespalt gesehen wird zum israelischen Volk. Überhaupt nicht. Das ist völlig falsch dargestellt. Aber die Parteinahme für das palästinensische Volk war außerordentlich groß und insbesondere auch als die Palästinenser damals ihren Hauptsitz ändern mussten. Als vorher Libanon, ja? Könnte jetzt nicht, ist ja auch egal jetzt, ja? Also sozusagen ändern mussten, weil sie ja immer im Kampfe standen, immer im Kriege standen und natürlich auch dem Imperialismus ausgesetzt waren, dem israelischen Imperialismus, nicht dem Volke, sondern dem israelischen Imperialismus. Und ich weiß auch, mit welcher Begeisterung wir alle Aktivitäten, alle Festivitäten, alle, Jugendtreffen, Studenten und Jugendtreffen genutzt haben und besonders auch den Kampf des palästinensischen Volkes gewürdigt haben. Also wir haben viel materiell, nicht nur ideell, viel auch materiell und finanziell für die palästinensische Bevölkerung gespendet, auch zur Verfügung gestellt, auch Hilfe, konkrete Hilfe zur Verfügung gestellt und muss eigentlich sagen, das war so eng verbunden, dass es kaum noch zu steigern ging, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, aber ich glaube auch, die DDR hat, was das palästinensische Volk betraf, mit dem meisten Einsatz gezeigt für deren Rechte und das ist heute genauso tief noch verwurzelt. Also das merkt man, spürt man heute noch, wenn man mit DDR-Bürgern, mit älteren DDR-Bürgern spricht, die das also noch miterlebt haben. Das war sozusagen auch ein politischer Höhepunkt ihres Lebens. Politische Höhepunkte. Und ich habe persönlich auch Palästinenser kennengelernt, auch während meines Auslandsaufenthalts mehrere Jahre und habe dort gute Freunde, Genossinnen und Genossen gefunden, die eine Ausbildung in der DDR erhalten hatten, die stolz darauf waren, wie sie hier ausgebildet wurden und die, wir wissen ja auch, was sie selbst unter den kompliziertesten Bedingungen bis heute für eine Industrie entwickelt haben, kleinen Gebiet, was ihnen übrig geblieben ist, insbesondere natürlich dann nach diesem Sechstagekrieg. Und ich denke, diese Begeisterung für die Palästina, für den Kampf, für den Frieden, gerechten Frieden im Nahen Osten, den sollten wir uns und nicht nur bewahren, sondern daran sollten wir auch anknüpfen. Da haben wir allen Grund, daran anzuknüpfen. Der junge Mann aus der vierten Reihe, genau. Hi. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Ich bin Christian von der Internationalistischen Gruppe. Und ich würde gerne eine komplizierte Frage dann stellen. Sie haben über zwei Säule geredet von der DDR. Einmal die Planwirtschaft und dann die Außenpolitik. also für mich und für unsere Tendenz, also wir sind eine trotzkistische Tendenz, war keine Frage, die DDR zu verteidigen. Also das haben wir damals gemacht, unbedingungslos die DDR verteidigt, mit Aktionen und so weiter. Aber was die Außenpolitik angeht und die Programm, das Programm, die dahinter steht, ich würde gerne wissen, was Sie daran denken, also ob Sie hinterfragen, warum die DDR gescheitert ist und zerfallen ist. Ich komme aus Mexiko, ich habe es gesehen, also es hat eine Wirkung auch da. Also es war eine große Niederlage für die internationale Arbeiterklasse. Und ja, meine Frage ist, welche programmatischen Elemente haben das erlaubt? Ich habe selbst meine Antwort dafür. Ich würde gerne wissen, was eure ist. Vor allem, welche Rolle hat die, diese programmatische Orientierung von Sozialismus in einem Land sozusagen? Also, ob es eine Wirkung hat in der Zerfall der Sowjetunion und auch der DDR. Und auch, also präziser, warum haben die Kommunisten aus der DDR aufgehört, auf Klassenkampf aufzurufen und in anderen Ländern? Und anstatt haben sie auf Friedensbewegungen und auf Frieden aufgerufen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke. Natürlich ist eine umfassende Frage, eine Frage, die durchaus völlig berechtigt ist und die wir uns, die DDR erlebt haben, auch hunderte und tausendfach gestellt haben. Da war noch eine Ergänzung dazu zur Frage da hinten. Oh Gott, okay. Ja, also das ist natürlich eine Frage, die uns alle bewegt und weiterhin bewegt und weiter bewegen wird. Geht ja dabei nicht nur um die DDR, sondern es geht ja darum, wieso ein solcher Staat, der über viele Jahrzehnte, also fast 4 Jahrzehnte, stabil war, wirtschaftlich gut entwickelt war, stärker entwickelt als manche andere, also Portugal und so weiter. Also ich sage, wir konnten uns weltweit vergleichen. Es war ja nicht so, die DDR war nicht kaputt, also ökonomisch. So, und diese Frage haben wir uns natürlich auch immer wieder gestellt und stellen sie uns. Stimme mit dir überein. Frieden. Es war eine schwere Niederlage für die internationale Arbeiterklasse. Schwere Niederlage auch natürlich für die sozialistische Bewegung. Das betraf ja nun nicht nur die DDR, da muss man natürlich als erstes sagen, ich sag mal, es gibt natürlich kleine Staaten, die sind noch kleiner als die DDR, weniger Einwohner und existieren auch unabhängig, aber ja, die DDR hat auch eine Besonderheit. Sie war eben, sie hatte ein Pendant Westdeutschland drüben. Und dieser Staat hat über Jahrzehnte alles getan, um im Prinzip die DDR tot zu machen. Das hatte zeitweise mit der Aufnahme der UNO, wir haben ja gerade den Jahrestag begangen 1973, also der aufgenommen wurde, 50. Jahrestag der Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO, hatte damit aber keinen Abschluss gefunden, sondern ich sag mal, die Konkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus oder Imperialismus, diese Konkurrenz existierte ganz konkret hier in Berlin und an der Staatsgrenze der DDR. Also wo sie sich beide gegenüberstanden, mit der Besonderheit, die es auch schwer machte. In beiden Fällen wurde Deutsch gesprochen. Zwischen beiden bestanden verwandtschaftliche Beziehungen. Und die Bundesrepublik Deutschland gehörte und gehört zu den stärksten wirtschaftlichen, also Staaten der Welt damals schon und heute zwar auf dem absteigenden Ast, aber noch. Die DDR war an 10. Stelle in der Welt, wir waren da auch stolz drauf, aber sie war wirtschaftlich hinter der Bundesrepublik Deutschland hinterher und hatte demzufolge, sozusagen war sie dem ausgesetzt, was die Bundesrepublik Deutschland sozusagen über die Medien, die ja wissen wir heute, wie mächtig sie sind, das haben wir damals, DDR damals genauso gespürt, sozusagen nun ihre goldene Lebensweise, nicht die Negativseiten, sondern die goldene Lebensweise verbreiteten und von manchen auch angenommen wurden. Das war sozusagen eine innere Angelegenheit. Ich würde sagen, DDR allein, nachdem die sozialistische Staaten sich aufgelöst hatten, vor allen Dingen die Sowjetunion, wäre unter den konkreten Bedingungen DDR nicht mehr lebensfähig gewesen. Aber das ist nur der eine Gesichtspunkt. Es gibt natürlich auch innere, eigene Probleme, Widersprüche, die ungelöst waren, ungelöst blieben, zu Recht angesprochen oder zu Recht zumindest angesprochen, Frieden und Klassenauseinandersetzung. Also ich denke, es sind keine unlösbaren Widersprüche. Also unser Klassenkampf, der muss natürlich auch auf Frieden gerichtet sein. Nicht egal, kein Friedhofsfrieden, völlig klar. Nicht um jeden Preis, aber selbstverständlich. Wenn der Sozialismus, Kommunismus nicht auf Frieden gerichtet ist, letztlich für den Wohlstand und Frieden, das ist ja das, was die Menschen wollen und Menschen brauchen. Also dann wären wir an der falschen Stelle. Aber ich meine, wir haben uns da auch etwas verschätzt. Das ist meine ganz persönliche Auffassung, dass wir sozusagen mit der Sozialdemokratie Westdeutschland, also Wandel durch Annäherung oder Annäherung durch Wandel und so. Ja? Also dieses, ja, es mussten natürlich friedliche Koexistenz miteinander auskommen. Aber damit hört der Klassenkampf nicht auf. Und meines Erachtens ist diese Seite des Klassenkampfes in zunehmendem Maße, wie sie auch die Beziehungen auch zu der Bundesrepublik Deutschland verbessert haben, also nach außen hin verbessert haben, ist diese Frage der Klassenauseinandersetzung, dass es nach wie vor darum geht, um eine sozialistische Entwicklung, dass das dort ein imperialistischer Staat ist, der natürlich ganz andere Interessen letztlich hat, dass das aus dem Auge geriet, beziehungsweise nicht mehr sozusagen thematisiert wurde. Also das ist etwas, was wir uns anlassen. Wenn ich sage uns anlassen, dann meine ich natürlich auch die DDR und natürlich auch Partei und Staatsführung, in der besten Absicht, Frieden zu schaffen. Ja, Frieden, ja. Aber ich sage immer, dieses gemeinsame Papier, was ja auch heute zwischen SPD und SED genannt wird, das war sozusagen ein wichtiger Kompass für die Weiterentwicklung zwischen beiden deutschen Staaten. Man hat sie umarmt. Und dabei hat uns der Westen erdrückt gewissermaßen. So würde ich es jetzt mal ein bisschen als Metapher hier nennen. Also es waren auch natürlich auch eigene Fehler. Eigene Fehler, die auch im ökonomischen Bereich liegen. Letztlich eine ganze Menge aufzählen, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit und die Zeit. Aber so ehrlich wollen und müssen wir auch sein, dass wir das. Und damit ging eben in zunehmendem Maße auch ein bisschen Vertrauen verloren. Ja, die Bevölkerung, die sah, was vom Westen blühende Landschaften, das war, wir wissen, was daraus geworden ist, also wer sich dafür interessiert. Bis heute noch gibt es himmelschreiende Ungerechtigkeiten zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Ostdeutschland besinnt sich wieder auch seiner Vergangenheit. Ja, man musste nach dem Trabant 7 Jahre oder wie lange auch warten, auf den Trabant warten, das wissen wir, ja. Oder hier und dort anstehen, gab es nicht täglich Bananen, das stimmt. Aber wir brauchten keine Arbeitsämter, wo man anstehen musste nach Arbeit. Ja. Unsere Studenten, die bekamen, jeder Student, monatlich, also das war schon seit den 60er Jahren und später hat sich das so 150 Mark der DDR. Jeder, egal wo er herkam, also jetzt mal auch was für ein Elternhaus er hatte und dergleichen mehr. Leute, muss man BAföG aufnehmen und verschuldet sich. Muss während des Semesterferien oder dazwischendurch auch arbeiten, Geld verdienen. Also ich sag mal, Dinge, die wir hatten, also ich sag mal, das war ein friedliches und wirklich auch ein gutes Leben. Aber natürlich blendete das, was zum Teil natürlich von Westdeutschland zu uns rüberkam und das wurde natürlich noch erhöht und überhöht und in Berlin ganz besonders, weil ja Berlin war ja nur das Aushängeschild, ja, für Westdeutschland, also für die westliche Welt, gehörte ja nicht zu Westdeutschland. Ja. Aber ich sag mal, das war jedenfalls, waren Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, über die man aber eben auch sprechen muss. Die Mieten. Also wenn ich jetzt mal mich persönlich nehme, ich glaube, meine Miete ist heute 20 Mal höher als zu DDR-Zeiten. Unsere Mieten waren zu niedrig zum Teil, ja. Es gab keinen Höhepunkt, jetzt Parteitag und dergleichen mehr, wo nicht auch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse erwartet wurde und auch garantiert und gewährleistet wurde. Aber das musste natürlich erwirtschaftet werden. Wir haben Dinge subventioniert, die wir uns zum Teil auch nicht leisten konnten. Also es hatte auch mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Und trotzdem, Kurt Gosweiler hat gesagt, DDR, Kapitel 1 der Sozialismus in Deutschland. Und das war das Kapitel 1. Daran gilt es anzuknüpfen. Ja. Nur mal kurz, dass ich niemanden übersehen habe. Ich habe gerade auf der Liste, achso, Martin ist gerade raus, dann da hinten habe ich noch jemanden und Sie, genau, achso, dann, ach okay, dann, genau, dann Martin. Sekunde, ich muss wieder da hinten. Das, Hans, ich fände es toll, wenn du nochmal so ein ganz bisschen, so ganz autobiografisch erzählst, wie du nach in Südjemen gekommen bist und dort angefangen hast zu arbeiten. Und das vielleicht unter diesem Blickwinkel, das gibt ja jetzt so einen gewissen Widerspruch. Ja? Freundschaft ist ja bei uns jetzt in Deutschland erstmal so ein frühbürgerlicher, emphatischer Begriff. Nicht? Freundschaft ist doch kein leerer Wahn. Ja, es ist, und wenn man aber, das steht im Widerspruch zu der leninschen Ökonomie der Zeit, ja, wo letztlich wir den Kapitalismus nur besiegen können, wenn wir die besseren Produktionsökonomie hervorbringen, ja, und das auch im Alltag, auch im Kleinen, auch in der Verständigung mit anderen Denkweisen, ja, wie zum Beispiel die koranbasierte Rechtsprechung, ja. Wie hast du das gesehen, ja? Wie bist du mit Leerlauf umgegangen? Denn ich denke, jeder hier in diesem Raum, der dann vielleicht in andere Länder geht als Träger von Solidarität, ist mit solchen Sachen konfrontiert. Ja, es ist vielleicht manchmal nicht so linear, dass so, was man zunächst als Leerlauf empfindet, wenn man jetzt im Südjemen anfängt zu arbeiten mit Genossen, dass es vielleicht letztlich sich erweist als, also dass ein Produktivitätsbegriff, klar lenisch, aber eben der nicht so klar mit diesen kapitalistischen Effektivitätsstandards kompatibel ist. Da würde mich deine ganz persönliche Erfahrung interessieren. Ja, danke Martin. Ich kann das nur ganz kurz hier jetzt verständlicherweise umreißen, ja. Aber ich war, wie schon gesagt, in der VDR Jemen, Volksdemokratische Republik Jemen, etliche Jahre, mehrmals, und habe sozusagen dieses Land kennengelernt. Das ist auch nichts gewesen, wo die DDR sagt, dann ja nun, das sind sozialistische, es gab dort eine sozialistische Arbeiterpartei, ja. Dass die DDR sagt, aha, dort sind sozialistische Parteien, da müssen wir unsere Leute hinschicken, um sie zu beeinflussen, sozusagen. Ja, nach unserem Muster. Nein, überhaupt nicht. Ja. Sondern von diesen Ländern, wie auch hier von Südjemen, von der sozialistischen Partei, ja, kam der Wunsch und der Wille, wir brauchen Berater. Das bedarf ja nicht nur mich. Es waren, also ich habe während dieser Jahre, die ich dort war, waren bestimmt 300 Berater in den Gruppen, noch viele andere Gruppen. Wir haben hier nur Bildung, Gesundheitswesen und Landwirtschaft aufgezählt. Gruppen von DDR-Bürgern, die dort Ministerien berieten und die dort sozusagen sich ja ihre direkt beim Partner, so wie wir sagten, dort ihre Arbeitsräume hatten und mit denen wurden auch bestimmte Projekte gemeinsam berieten. So, und da war es der Wunsch unter anderem eben auch der Justiz und speziell als Generalstaatsanwalt und einen Berater aus der DDR zu bekommen. Also die haben sich für die DDR interessiert. Natürlich auf Parteiebene bestanden Beziehungen. So, und für die DDR interessiert uns auch, wir hätten gerne einen Berater, vielleicht auch mehrere, für die Justiz, für den Aufbau. Wir wollen eine sozialistische Gesetzlichkeit entwickeln als Partei. Aber das war natürlich nicht so, dass man dahin sagen, wir haben unsere Verfassung und schon kann man das genauso machen. Nein, ich sag mal, die schon in der DDR generell die Vorbereitung für Leute, für Bürger, die als Berater ausgewählt worden sind, klar. Voraussetzung war natürlich, dass man zur DDR stand und dass man natürlich für diese Tätigkeit interessiert war. So, und da war eben außerordentlich wichtig, dass man sich schon in der Vorbereitung damit beschäftigte, was es nicht nur für ein Land, was für kulturelle, hier insbesondere religiöse Besonderheiten sind, dass man sich natürlich da auch den Koran ansah und vor allen Dingen jene Teile, die wichtig sein konnten. Man wusste ja nicht, was einen erwartet. Und so in diesem Sinne erstmal hören, sehen, bevor man spricht und schreibt. Und natürlich vor allen Dingen außerordentlich wichtig, angenommen zu werden. Also auch, ich sag mal, Lebensgewohnheiten, bis hin zu Lebensgewohnheiten, die ja natürlich, ich meine, in jedem Land anders sind und besonders in arabischen Ländern, aber das ist in Südamerika nicht anders. Also, so, dass man ganz einfach sich darauf einstellt. Ich denke, eine der wichtigen Eigenschaften, die man dafür braucht, ich sage jetzt mal außer natürlich ja, politische Stabilität und so weiter, ja, aber ist Toleranz. Zuhören, bevor man irgendetwas sagt. Zuhören, verstehen, nachfragen und sozusagen die Achtung, den Respekt, die Wertschätzung der Partner zu erlangen. Und das habe ich versucht, so gut es ging. Und größter Problem oder eines der großen Probleme, was sich ja da so bestätigte, war eben auch in solchen Ländern, ich erwähne das in anderen Zusammenhang für ihn schon, sozusagen auch ein bestimmtes Stammesdenken, die Zusammengehörigkeit mit verschiedenen anderen. Ja, das ist, ich sag mal, solch eine Gemeinschaft, wie, ich sag mal, wie wir es in der DDR kannten und so, existiert ja nicht. In vielen anderen Ländern mag es wieder anders sein. Aber hier hat sich doch, muss ich überlegen, Deutschland hat sich über Jahrhunderte so herausgebildet. Industrielle Entwicklung, bürgerliche Revolution, also ich sag mal, über Jahrhunderte eine Entwicklung genommen, die zum, ich sag mal, zum sozialistischen Staat DDR führte. Ja? Und so. Aber diese Länder waren doch in einem ganz anderen Feudalismus im Prinzip, teilweise noch. Ja? Halb bürgerlich, Feudalismus und auch Zusammengehörigkeitsgefühle der verschiedenen Gruppen und Stämme. Und dann kommt noch sozusagen das Religiöse hinzu, also diese Weltanschauung, die Unterschiede. So, und das zu verstehen, ist spannend, ist eine Herausforderung und das betraf jetzt mal nicht nur mich, das betraf viele Hunderte, die ich kennengelernt habe, auch in Jemen. Ich habe auch viele kennengelernt. Ich sprach von Betriebskollektiven. Ich habe Betriebskollektive dort besucht, also die waren gesondert. Ich glaube, aus Leipzig, Druckereien. Beziehungsweise Brückenbauer, ja, besucht, ein ganz Betriebskollektiv zusammengestellt, die lebten in der Wüste und hatten damals, das war etwas Weltneuheit sozusagen, Brücken zu bauen über Flüsse, sofern sie Wasser führten, aber sie führen ja manchmal sehr viel Wasser, manchmal auch keins, ja, Brücken zu bauen, die also als ein Ganzes sozusagen hergestellt und gebaut werden konnten. Also nicht diese bisherige Art und Weise der Bauweise. So, und das habe ich sozusagen, die Kollektive, die dort, die einfache Arbeiter, natürlich, klassenbewusste Arbeiter, die sich dort verpflichtet hatten und die dort gewonnen worden waren. Es war wirklich eine Anpassung an die Lebensverhältnisse, zum Teil auch sehr auch kompliziert, zum Teil auch widersprüchlich, aber ich möchte schon sagen, wenn man mit Leidenschaft und mit Überzeugung in so ein Land ging, dann wurde man sozusagen auch ergriffen und es war mehr als Freundschaft, weil hier Freund, das Wort Freundschaft auch fiel. Ja, es ist mehr als Freundschaft. Das ist wirklich eine Liebe, die man zu den Menschen auch entwickelt, also zu Einzelpersonen ja, aber zu den Menschen entwickelt und die, ich möchte behaupten, auch für die DDR-Bürger, die in irgendeiner Art und Weise hier in Berührung kamen mit diesen Dingen, für DDR-Bürger etwas ganz Normales wurden, ja, ganz Normales wurde. Und ich denke, dass problematisch ist und darin zeigt sich auch, wie schwierig es ist, so etwas stabil zu machen. Das konnte natürlich nicht unsere erste Aufgabe sein. Ich meine, das mussten die Kader dort selbst machen. Und zeigte sich auch wieder, die Kader sind das Entscheidende. Ja? Die sozusagen auch politisch, fachlich in der Lage waren, gesellschaftliche Prozesse zu leiten. Und auch über bestimmte Entwicklungen drüber zu schauen, auch was Stammesdenken, ich erwähne schon, betrifft. Und da hat sich gerade auch, was jenen betraf, ich sag mal in den letzten Jahren, in den 80er Jahren bereits etwas entwickelt, was dann schließlich auch zum Zerfall führte. Ja? Und was heute in jedem ist, wissen wir, das ist ja eines, nicht nur eines der ärmsten Länder, sondern eines jeder Länder, das am meisten leidet unter den Kriegen und von allen Seiten sozusagen befeuert wird, zusätzlich noch. Ja. Aber was ich dort erlebte, wie Frauen selbstbewusst studierten an der Universität, in Aachen zum Beispiel, also muss ich sowas sehen, das war Jahre vorher, im Norden war das noch gar nicht so, ja, der Nordjem blieb ja kapitalistisch, also war ja praktisch bei den Westen gefördert und unterstützt, der Süden natürlich von den sozialistischen Ländern. So, und da muss ich sagen, was die Frauen, oder zum Beispiel bestimmte Rauschgifte, die noch hat, so ein schwaches Rauschgift, was dort bis da, sagen wir, täglich früher konsumiert wurde. Das wurde dann zu bestimmten Tagen durfte, war es noch erlaubt. Aber es wurde Schritt für Schritt, wurden Veränderungen herbeigeführt, ohne dass es Unzufriedenheiten darüber gab der Menschen. Das war sozusagen, es war nicht nur eine mentale Frage, es war ja auch eine soziale Frage, weil das ja sehr teuer war. Ja? So ein Rauschgift hat zum Beispiel. Also ich sage mal, das mussten die Kader dort selbst bewältigen. Ja? Aber das konnte man unterstützen durch eine kluge Beratungspolitik und natürlich auch letztlich durch beratende Politik bei der Schaffung von Gesetzen, von der Verfassung zum Beispiel, oder auch bei der Verfolgung von Straftaten beachten. Oder ich habe Gefängnisse besucht. Dort wurde im Gefängnis wurde Alphabetisierung betrieben. Also muss ich das mal vorstellen. Ja? Da gab es Listen, wo die Inhaftierten, irgendwo in der Wüste und so, wo da exakt festgehalten wurde, wer ist wie weit schon bei dem Lernen der Sprache und des Schreibens vor allem. Ja? So etwas, ich sag mal, in einem Land, das ja in gewisser Weise nur halb im Feudalismus lebte, ja? Aber schon einen Schritt davon getan hat. Leider, das sind diese komplizierten Wege, Rückschläge, Widersprüche, leider, ich hoffe nicht, dass alles vergessen ist, aber vieles von dem ist natürlich, und das ist in anderen Ländern ähnlich, also ob ich jetzt Südamerika nehme, ich kann schon mal Freunde oder Afrika, Mosambik, Angola, wir wissen, was für Auseinandersetzungen es da heute noch gibt, aber zum Teil auch, ich sage mal, auch starke Gruppen, die sich an die DDR erinnern oder wo Kinder hier in der DDR in Heimen waren, weil sie dort in Kriegsgebieten nicht mehr leben konnten und die dort eigene Gruppen gebildet haben, DDR-Gruppen. Ja? Ja? Die verschleppten Kinder. Die verschleppten Kinder. Naja, so wie wir es heute hier, das sind alle Verschleppte, die aus Kriegsgebieten gerettet werden, wie es heute so ist, was dem Russland vorgeworfen wird. Ja. Also, es ist klar, die Wahrheit ist immer konkret, aber die Wahrheit konkret zu kennen, ist eben das Komplizierte. Ja. Ja. Man muss auch informiert sein. Hinten rechts, der junge Mann. Ich brauche ein Mikrofon. Ich werde keine Frage stellen. Ich wollte etwas ergänzen. Die Frage der Unterstützung durch die DDR ist eine Frage der Unterstützung der Weltrevolution. Das heißt, was die Proletariate auf der ganzen Welt aus der DDR bekommen haben. Und das war die Basis 45 Jahre, Basis bei der Weiterentwicklung des historischen Materialismus durch die Wissenschaft. Nirgendwo sonst, also zusammen mit der Sowjetunion, die DDR und die Sowjetunion hatten mit die besten Wissenschaftler im Bereich des historischen Materialismus. Wir haben es im Bereich der Geschichte, du hast den Kurt Gosweiler genannt, wir haben den Joachim Streisand, den Leo Stern, den Kurt Petzold. Wir haben im Bereich der Wirtschaftswissenschaft und im Bereich der Wirtschaftsgeschichte den Jürgen Kuczynski, den Fred Oelsner, den Fritz Behrens. Genossen, ihr habt hier Namen, wo es nicht darum geht, ob ihr als Kommunisten das ein oder andere Werk gelesen habt, sondern wo wir uns die Gesamtwerke besorgen müssen. Weil alles, was diese Genossen bearbeitet haben für das Weltproletariat, von eminent wichtiger Bedeutung ist, nicht nur von den Ergebnissen, sondern von den Methoden her. Und diese Form der Wissenschaft ist etwas, was dem gesamten Proletariat auf der ganzen Welt eminent nützlich ist. Das sei ein Aufruf. Und noch eine kleine Geschichte, weil die Wissenschaft und der Klassenkampf auch was sehr Konkretes ist. Diese Wissenschaftler treten alle ab, sehr bescheiden, sang- und klanglos. Am kommenden Donnerstag ist die Beerdigung von Thomas Kuczynski, ist der Sohn von Jürgen Kuczynski, im Friedhof in Pankow 3 um 13 Uhr. Und wenn man dort teilnimmt an diesen Beerdigungen, wo sich diese Menschen verabschieden, dann hat es einen Manifestationscharakter gegenüber der BRD und einen Manifestationscharakter, dass man diese Wissenschaft hochhält, weil jeder einzelne von ihnen eminent viel, also ein Leben lang geleistet hat und einer von ihnen ist der Hans Bauer. Aber noch leben wir, ich gebe dir recht, noch leben wir und wir kämpfen weiter. Ne? Das ist jetzt fies nach dem Statement. Ich wollte bloß sagen, ich habe das Gefühl, dass die DDR immer noch wichtig ist für die Bundesrepublik. Immer dann, wenn sie von eigenen Problemen ablenkt, dann gräbt man irgendwas aus und größtenteils sind es auch falsche Darstellungen. Also wenn man immer sagt, wir wollten immer ein geeintes Deutschland, dann stimmt das einfach nicht. Ja? Die hatten zuerst eine Währungsreform, sie hatten zuerst eine Verfassung, sie haben zuerst den Staat gegründet. In unserer Nationalhymne ist im Text sogar enthalten, was wir wollen. Ja? Und was du erzählt hast, dass eben die Beziehungen zu anderen Staaten dadurch geprägt waren, dass man zu seinem Antifaschismus steht, zu seinem Friedenswillen steht, auf der anderen Seite aber die anderen achtet in ihrer historischen Entwicklung und. Du hast das alles gesagt, ja. Wenn ich in die Nachkriegszeit gucke, ja, das waren keine gleichberechtigten Bedingungen. Die Reparationszahlung, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, dass ich keinen Unfug erzähle, wenn man das auf den Bundesbürger aufschlüsselt, wären das 35 Euro nach heutiger Rechnung, die jeder Bundesbürger bezahlt hat und jeder DDR-Bürger, also das hat ja nicht der DDR-Bürger, sind das fast 6.700 Euro. Also das war nicht gleich verteilt, ja. Und für mich, also ich bin 73, habe ich den Putsch in Chile, ich habe den Wahlsieg Allendes gefeiert, da war ich ein ganz kleines Kind eigentlich, staune ich heute, wie ich das begriffen habe, das hat mich geschult und wenn ich mir heute anschaue, ich bin Lehrerin, ja, was wir unter Glück verstehen, was wir unter Bildung verstehen, dann ist das nur, also Glück ist nur konsumieren zu können. Bildung ich schäme mich täglich in die Schule zu gehen, weil ich eine Arbeit mache, die ich eigentlich nicht mehr verantworten kann. Ja? Aber dass zum Glück eben auch dazu gehört, dass man Frieden erhält, dass man mit anderen Menschen zurechtkommt. Du hast gesagt, so viel persönliche Beziehung hatten wir vielleicht gar nicht. Ich habe mit griechischen Mitschülern gelernt, ich habe mit Mosambikanern studiert, ich habe mit vietnamesischen Mitschülern, ich wusste was von den Ländern. Heute in der Klasse sitzen auch ganz viele aus unterschiedlichen Ländern, aber es ist ein ganz anderer Umgang. Ja? Ich finde das fast schon menschenverachtend, wie wir mit Menschen umgehen als Staat. Ja? Wir betrachten den Menschen nach dem, was er dem imperialistischen System nutzt. Du hast vorhin von den Fachkräften gesprochen, die wir den Ländern im Grunde genommen abziehen. Aber die Menschen, die keine Ausbildung haben, die gehen mit dem Tod preis und empfinden dabei gar nichts. Ja, also ich kann das überhaupt nie verstehen. Und eine Erklärung, warum das nach 89 so schnell in der Bevölkerung weg war. Wir haben uns jetzt mal unterhalten, im Elternabend danach war. Und da ist mir gesagt worden, vielleicht liegt es daran, dass uns vorgegaukelt worden ist, wir müssen uns bedanken. Wir waren es gewohnt zu geben und plötzlich waren wir die Empfänger und haben uns, also ich nie. Aber vielleicht könnte, ich habe keine Erklärung dafür. Ich bin in der Linken und ich bin gerade nicht so sehr gemocht, weil ich gesagt habe, Parteimitgliedschaft ist was Besonderes. Und wenn ich da online eintrete oder wenn ich zu der Partei gehe und sage, ich möchte Mitglied werden und dann kriege ich gleich, damit ich auch bleibe, eine Funktion und kann gewählt werden, ohne dass derjenige sich mit der Partei auseinandersetzen konnte, er konnte das Statut leben, aber was sie tagtäglich macht und dass die Partei ihn kennenlernt, das ist alles gar nichts mehr wert. Und da haben wir viel oft zu arbeiten. Also eine Frage habe ich nie, aber ich wollte mich bedanken und ergänzen, was ich so empfinde. Ich finde eine wunderbare Würdigung auch zum 74. Jahrestag der DDR. Ja, das ist ganz schön. Jetzt tut es mir wirklich wahnsinnig leid. Mich hat die Diskussion und die Beiträge sehr interessiert. Ich habe vieles erfahren. Jetzt aber meine Frage an dich. Wenn du über die DDR sprichst und gleichzeitig behauptest, wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir waren in Gänsefüßchen eins, eine große Familie. Wieso konnte sie denn... Gut gehen. Wieso mögen die Familienmitglieder sich nicht? Wieso sind zum Beispiel solche simplen Dinge wie Solidarität mit den Befreiungsbewegungen oder mit sozialistischen Staaten wie Kuba, warum ist das danach auch zusammengefallen? Dass die DDR ökonomisch kaputt gegangen ist, ist das eine. Aber diese menschlichen Aspekte der großen Solidarität, war das die DDR oder war das die Bevölkerung? Sei mal ein bisschen kritisch. Ja, nee, ist auch richtig. Also ich würde so sagen, also ökonomisch ist sie nicht kaputt gewesen. Das muss ich nur nochmal eindeutig sagen, weil da gibt es, ja, aber das wird natürlich dann hochgespielt und vom Westen besonders klar, DDR muss gerettet werden, das war ja sozusagen dann der schnelle Anschluss. Aber das ist das eine. Aber ich denke, das andere, was die Familie betrifft, ja, es war eine, was man heute auch so merkt, eine, nicht alle, klar, wenn ich von... Spreche immer von der Mehrheit. Ja, es gab natürlich auch andere. Es gab welche, die gegen die DDR waren, auch Feinde der DDR, in der DDR. Es gab Oppositionelle, aber eine überschaubare Größe. Aber die Masse. Wer ist denn die DDR für dich? Bitte? Wer ist denn überhaupt die DDR? Ist die Masse der Bevölkerung. Also, wo ich auch hinkomme, ich bin nun viele Jahre auch unterwegs, ich sag mal von Erfurt bis Rostock und Leipzig und du findest überall Menschen, die sich an die DDR erinnern. Ja. Und die, nein, nicht nur erinnern, die sich erinnern, was sie gehabt haben und was sie verloren haben. Und ich finde, es war sozusagen eine Zeit, 89, 88, 89, 90, der ja, Ohnmacht, Amnesie oder wie man es auch bezeichnen will, wo sozusagen wirklich, ich sag mal, vieles aus dem Kopf erstmal weg war, die große Chance, das Gute aus der DDR und das Gute aus dem Westen zusammen, wunderbar, könnte man sich so vorstellen. Solche Vorstellungen viele. Aber danach gab es einen Widerstand, der leider nicht gebündelt wurde. Er wurde auch nicht irgendwie, ich sage mal, von einem revolutionären Führer angeführt oder so. Ja? Aber der zunehmend wieder entstanden ist und der heute wieder nach 33 Jahren eine Form erreicht hat, der Unzufriedenheit, die sich leider Unterschiede, ja, schau doch an, schau dir die, auch die Erhebung, auch wenn man nicht alle glauben muss, aber der Osten, im Osten brodelt es. Ja. So, und brodelt es, weil Erinnerung an eine andere Zeit, an Versprechungen, die nicht gehalten wurden, ich könnte jetzt Dutzend von Beispielen, können viele von euch anführen, die nicht gehalten wurden. Also eine Unzufriedenheit entstanden ist, die sich leider zum Teil auch niederschlägt in der Anhängerschaft für die AfD und so weiter. Ja, wissen wir, wie. Aber so, und was ich erlebe und erlebt habe jetzt über Jahrzehnte, ob ich wie ein Rotfuchs unterwegs war, ob ich in meiner Organisation GAH unterwegs war oder auch heute mit Freunden und Anrufe und so weiter und so fort, da spürt man einen Zusammenhalt. Ich möchte fast sagen, manchmal sagt man, ihr kennt euch alles so ungefähr. Ja? Also wirklich, dieses, meine Brigitte, die erlebt ja, sie kommt aus dem Westen, ja, die erlebt ja, sie, wir erkennen, ja, man kennt sich, man weiß, man merkt, das ist DDR gewesen, das ist etwas anderes. Und so habe ich die Reaktion auch von ausländischen Partnern erfahren. Also jetzt mal nicht nur jedem, sondern auch, aber Freunde auch damals noch, auch dienstlich kennengelernt in Venezuela, in Kuba und so weiter und so fort. Also die DDR ist eine, nicht geschlossene, im Positiven vielleicht, im Positiven, wirklich eine solidarische Gemeinschaft. Und da meine ich, die Mehrheit der Bevölkerung. Und viele derjenigen sind auch daran kaputt gegangen, weil sie das nicht mehr erleben. Die heute echt auch krank geworden sind. Ja? Aber ich finde, was heißt, wer ist die DDR? Die DDR ist die Mehrheit der Bevölkerung. Nun, inzwischen hat sich das nicht nur, man kann jetzt nicht sagen Ost oder West, vieles hat sich auch verändert, natürlich, zugegeben. Aber es sind auch, ich sag mal, junge nachgewachsen, junge Leute, die genauso von der DDR gelernt haben oder wenn sie hören, was antiimperialistisch die DDR getan haben, sagen, das ist für eine imperialistische Bundesrepublik undenkbar so etwas. Das war die DDR, weil es getragen war von der Masse der Menschen. Von der Masse der Menschen war das getragen. Ansonsten wäre das so nie zustande gekommen. Ich habe es ja erlebt, auch in Briefen, die da geschrieben. Ich will jetzt nicht nur Angela Davis oder Yasser Arafat und so, ja, die Volkshelden auch für die DDR waren. Nein, sondern wo Menschen wirklich eine Begeisterung, ja, wie man sie heute nicht mehr erlebt, weil heute jeder mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist. Da wird so beschäftigt, oder die wird so beschäftigt, dass sie eigene Probleme sozusagen vergessen haben. Wie ihr gesagt, es wird was erfunden, wieder über die DDR. Es wird über die DDR wieder was erfunden, weil man wieder mal schnell ablenken muss. Oder da wird ein Bericht gegeben, positiv, wie vor wenigen Tagen ist, positiver Bericht, alles ganz in Ordnung. Ja, es gibt ein paar Defizite. Dabei gar nichts ist in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Die Leuchttürme, das ist das eine, aber das andere ist die Masse der Menschen ist unzufrieden, aber jetzt auch unzufrieden. Und hier zeigt sich ein neues Moment, was hier bisher gar nicht so eine Rolle spielte in dem Krieg NATO gegen Russland. Da merkt man, was auch in der DDR gewachsen ist, nämlich eine Verbundenheit zur Sowjetunion, übertragen jetzt auf Russland. Nun kann man sagen, natürlich ist nicht Russland sozialistisch, aber zu den Völkern, für das Denken, für das Fühlen. Also ich sag mal, da ist etwas ganz anderes entstanden, als das in der Bundesrepublik Deutschland war. Kein Vorwurf an die Bundesrepublik, an die Menschen dort, weil die sind amerikanisiert worden über Jahrzehnte. Ich glaube nicht. Doch, sind sie aber. Merkst du doch. Die 1956 stand Kommunistisch erzogen worden. Du kannst das nicht so einfach behaupten. Ich sage die Masse der Menschen. Die Masse der Menschen sind sozialisiert jetzt worden. Das über Transatlantik hier hoch, schau dir die Baerbockser, wie sie alle heißen. Die haben doch nichts anderes gelernt. Die wissen ja kaum, wo die DDR war, bis 1990, wenn sie schon gelebt haben. Also, nein. Bitte kein Zwiegespräch, bitte. Nein, nur gut, ich verstehe. Aber ich sag mal, die Masse der Menschen ist hier anders, hat sich anders entwickelt und auch, ich sag mal, auch sozial verehrt, als es in der Bundesrepublik Deutschland der Fall war. So. Das ist etwas völlig Normales, was man niemandem zum Vorwurf machen kann. Aber dass man sich heute nicht dafür interessiert. Und ich finde heute, der Osten, der im Prinzip jetzt mal erkannt hat, worum es geht. Auf dem Podium vorhin haben wir es ja gehört von Arnold Scholz und von den anderen Diskutanten. Ja, haben wir ja gehört, dass hier wirklich ein, ja, nicht am 24. Februar ein brutaler Angriffskrieg von Russland begonnen hat. Wir sind auch gegen Angriffskriege, aber der Angriffskrieg hat viel früher begonnen. So. Und ich sage, gilt es, Partei zu ergreifen. Und da finde ich, ist es so wichtig, das festzustellen, dass Ostdeutschland, Gauck und andere bezeichnen es anders, sie sagen kein Demokratieverständnis, ist klar, dass sie das niederschmettern müssen oder negativ bewerten müssen. Aber das ist im Osten, ich sage mal, DDR, es hat nicht unmittelbar mit der CDR mehr zu tun, aber mittelbar schon mit der Vermittlung, mit dem Gefühl für den Osten. Also für den Osten, Sowjetunion, Russland, für die anderen ehemals sozialistischen Staaten. Es ist schon beträchtlich. Keine, ich kenne ja viele, deshalb sagte ich ja, ich kenne auch hier Kommunisten, die aus dem Westen, die auch 1990 zu uns kamen, als die Minderzahl. Und meine Organisation, wir haben auch GAH hier, die sich jene angenommen hat, die verfolgt wurden nach 90, das war die Westjustiz, die haben sich draufgestürzt, das war politisch gewollt. Ja. Die haben 1000 von unseren Leuten verurteilt, Gefängnis bis 12 Jahre und länger. Ja. Also ich sag mal, da ist etwas aufgebaut worden, was lange Zeit, ja, am Arbeitsplatz und sonst wo durfte man natürlich darüber nicht sprechen. Aber ja, heute kannst du doch nicht über Politik und schon gar nicht über Russland hier in dieser Art sprechen, dass du sagst, ich sehe Russland ganz anders und so. Das ist ja nun bekannt, ja, dass Meinungsfreiheit, wir kennen doch die Verfahren, ich habe doch zum Teil auch die Strafverfahren erlebt und mitgemacht und verfolge sie, was gegenwärtig passiert. Nehmen wir in Köln die Ukrainerin oder nehmen wir hier den Bücker hier in Berlin, der eine Rede gehalten hat und verfolgt wird wegen Volksverhetzung bzw. Belohnung einer Straftat. Das ist Meinungsfreiheit. Künstler. Allerbesten. Künstler, die nicht auftreten. Hier, Staatsober neulich, ja? Ja, was sich da abspielt. Also ich sag mal, das ist doch eine völlig andere Denkweise, als die Kommunistinnen und Kommunisten haben sollten und haben. Ich gehe mal von Kommunistinnen und Kommunisten. Ich sage nicht nur West und Ost, aber im Osten ist das doch ausgeprägt. Das ist gut, ja. Und wer irgendwo auftreten will, der muss vorher abschwören. Muss abschwören, muss erst ein paar Sätze sagen, die sozusagen eine Art Alibi darstellen. Eine furchtbare Gesellschaft, in der wir leben, so muss ich das mal sagen. Aber dagegen müssen wir Widerstand auch organisieren und Widerstand leisten. Ja. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Veranstaltung. Ich habe noch 3 oder 4 Leute. Es tut mir wirklich leid. Versucht eure Redebeiträge möglichst kurz zu halten, damit wir noch möglichst viele Leute davon dran bekommen. Sie ist jetzt die junge Frau mit den roten Haaren. Ja, also ein langer Beitrag ist nicht zu befürchten, weil ich bin nicht so die Rednerin. Ich bin in Westdeutschland sozialisiert, habe immer Gewerkschaftsarbeit gemacht, ich war im Gesundheitswesen oder bin es noch und wollte nur einmal sagen, bei uns, die linken Sozialdemokraten, die Sozialisten, die Kommunisten, unter uns war immer der Spruch oder der Satz, wenn was gut ausgegangen ist, Verhandlungen für soziale Errungenschaften, die DDR sitzt als unsichtbarer Verhandlungspartner mit am Tisch. Die sozialen Errungenschaften im Westen haben wir tatsächlich zu zum größten Teil der DDR zu verdanken, der Existenz der DDR, weil es war ein Konkurrenzsystem und der Kapitalismus konnte dadurch seine hessische Fratze, die er jetzt zeigt, uns damals nicht zeigen. Aber jetzt wissen wir, wie er funktioniert. Das war schon ab. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Beitrag und auch für alle anderen Beiträge hier. Sie haben erwähnt, dass Sie in Jemen waren. Mich würde interessieren, wie viele Jahre, einfach so aus Neugier. Und mich würde darüber hinaus interessieren, wie die DDR zu anderen Ländern der Region, also Irak, Syrien, Libanon und Ägypten, sich verhalten hat. Ja, vielen Dank schon mal. Ja, ich war insgesamt mehrmals, aber insgesamt 3,5 Jahre in Jemen. Also doch eine gehörige Zeit, um sich ein Bild zu machen, auch einen gewissen Einfluss auszuüben. Und ich sagte schon in meinem Vortrag, auch eine Beratertätigkeit, die konkret fußte auf jenen Fakten und Entwicklungsstand, der dort herrschte. Ja, und ich sage mal, die DDR war in ihrer Außenpolitik weltoffen. Ich brauche hier nicht besonders zu erwähnen, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, natürlich war für uns die Führungsmacht, sei es mal die Sowjetunion, das war das Kalte Krieg, zwei große Pole, USA und Sowjetunion. Aber sie war weltoffen und sie war nicht sozusagen so abhängig auch in der Außenpolitik in jeder Phase von der Sowjetunion. Ja? Dass sie sagt, die haben Beziehungen zu denen und oder nicht. Wir haben gerade auch zu Libanon, Ägypten Beziehungen gehabt, gerade zu den Äthiopien und dergleichen, auch als es noch nicht um die sozialistische oder auch zum Iran und so weiter, als die Revolution in Iran war. Ja? Also die DDR war in ihrer Außenpolitik weltoffen. Das war natürlich auch davon geprägt, dass wir unbedingt, ja, darum kämpften wir, dass wir auch international anerkannt werden wollten. Also ich meine, der Staat existiert sowieso, aber anerkannt wird nicht, das ist nicht die entscheidende Frage. Aber auch international bis hin zum Kampf in die UNO. Ich kannte noch einen Professor Steiniger, Steiniger ist sicher manchen Begriff, Professor Steiniger ist der Vater von Klaus Steiniger, der Rotfuchs gegründet hat. Der gab es, als die DDR, also das war nur in den 60er Jahren, noch nicht in der UNO war, da war er, gab es ja eine Organisation oder Gruppe, die nannte sich UNO, also so eine Art Vorbereitungsgruppe für eine UNO-Aufnahme, ich weiß auch noch theoretisch völkerrechtlich und so weiter. Und ich muss mal sagen, da lag uns natürlich sehr viel daran, dass wir auch zu anderen Staaten, auch zu solchen Staaten, wie du sie gerade erwähntest, Beziehungen aufnehmen konnten und die uns natürlich dann auch öffentlich anerkannten. Und das, als 1973 die Aufnahme dann erfolgte, das war sozusagen wirklich ein Sprung in die Höhe als 133. Staat, die BRD war 134, das hing ja mit dem Alphabet zusammen. Und wir waren wirklich, ich sag mal, bereit, Kontakte, nicht nur Kontakte, sondern auch völkerrechtliche Beziehungen aufzunehmen zu allen Staaten, die die natürlich sich auch dem Frieden und der Freundschaft, der Gleichberechtigung, der Souveränität und so weiter verpflichteten. Und da gab es wenige Staaten eigentlich, wo das nicht der Fall war. Und wenn ich daran denke, wir hatten ja auch, wie gesagt, auch zu Chile, also zu solchen oder Südafrika, das war sehr kompliziert. Dort haben wir eben jene Kräfte unterstützt in diesen Staaten, aber das waren auch relativ überschaubare und wenige, wo wir keinen Wert darauf legten, beziehungsweise was unseren Prinzipien widersprach, so würde ich es mal bezeichnen. Aber ansonsten kenne ich das so. Ich meine, ich habe das nicht ausschließlich gemacht, jetzt war was die Außenpolitik, aber ich habe auch in meiner Tätigkeit gerade afrikanische Staaten und lateinamerikanische Staaten erlebt, auch bei internationalen Konferenzen von der UNO und so weiter. Die DDR war gefragt. Mein Spezialgebiet war natürlich Rechtsstaat-DDR. Ich sage auch sozialistische Rechtsstaat-DDR. Das muss ich unbedingt noch mit einwerfen hier. Ja? Weil die BRD überhaupt der Unrechtsstaat-DDR. Nein, nein. Also ich sage mal, so etwas, was wir hatten und aufgebaut haben, daran kann sich die BRD wirklich, ja, müsste ich die Finger dran legen. Nein, hat sie ja gar kein Interesse daran, ja, sondern die lebt ja in ihrem eigenen Sumpf, also Morast. Ja, ja, ich habe auch nicht wirklich eine Frage, sondern eher noch eine kleine Ergänzung. Was ich finde, was mich immer sehr beeindruckt, ist, mit wie wenig Mitteln im Vergleich zur BRD gerade heute die DDR das geschafft hat, was sie geschafft hat. Wenn man bedenkt, dass die DDR den allergrößten Teil der Reparationszahlungen leisten musste und außerdem auch schon vor der Gründung der DDR und der BRD immer das wirtschaftlich schwächere Gebiet in Deutschland gewesen ist, dann ist das wirklich erschreckend zu sehen, mit was für ungeheuren Mitteln die BRD hier heute haushaltet und noch nicht mal die Hälfte von dem auf die Reihe kriegt, was die kleine DDR auf die Reihe gekriegt hat. Und zusätzlich hat sie es noch fertiggebracht, Arbeitskräfte und Hilfe in die Welt hinauszusenden. Und die BRD heute schafft nur Verwüstung überall in der Welt und treibt den Imperialismus und die Ausbeutung voran. Und deswegen, daran sieht man, dass der Sozialismus so notwendig ist wie noch nie zuvor, bei diesen enormen Produktivkräften, mit denen wir es mittlerweile zu tun haben, und diesen Mitteln, was ein sozialistisches Deutschland beispielsweise mit der Verwaltung, wie es die DDR sie hatte, mit den Mitteln aber, die die Bundesrepublik heute hat, was man da erreichen könnte, ist unglaublich. Und ja, übrigens vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Okay, dann hast du das Abschlusswort, der mit dem rosa Pulli. Wiederfahren, genau. Ich würde eine Sache noch ergänzen zu dem Thema, wegen diesen, dass da Leute gefahndet werden wegen Putin-Versteher sein. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, jetzt quasi die Anschuldigung, die da halt quasi gemeint ist. Zum Beispiel auch Leute, ja, ich glaube, einen guten Bericht dazu, ich muss ihn immer noch lesen, aber ich habe halt mehr oder weniger von jemandem auch erzählt bekommen, von einer Person, die halt in einer Chatgruppe, in einer privaten Chatgruppe halt was gesagt hat, Positives oder halt etwas Kritisches gegenüber dem Narrativ, den Ukraine-Krieg dann im Mainstreaming dann zu sehen ist. Also in der privaten Chatgruppe ist eigentlich nicht legal, dass man das dann irgendwie so weitergeben soll, weil es da gibt es bestimmte Gesetze dafür schon gefunden wurde. Also nicht nur im öffentlichen Raum, wo man ja die Riskanz ja hat, sondern sogar in einem Rahmen, wo man denkt, man kann ja da erstmal noch einen Diskussionsrahmen da auch schon gemacht wird. Das ist schon echt sehr, sehr grausig, weil das einfach auch an der Grenze der BRD-Legalitäten grenzt. Und ja, muss man da auch ein bisschen gucken auch. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch sehr gut fand an der DDR, ist, dass ich finde, mit den guten wie auch schlechten Vergangenheit Deutschlands in seinen verschiedenen Phasen und auch davor umgegangen ist, auch kulturell, also ich finde halt auch, dass die DDR kulturell geboten hat, mit deutscher Kultur, mit deutschen Kultur, um gut umzugehen, das Gute, was auch zu bewahren oder wiederzufinden war, so gut umgegangen ist und vielleicht was, das hat die BRD da großartig, ein Tatort mit guter Ami-Belichtung, sage ich immer, aber das war es auch schon. Also mit vielen, Babylon Berlin ist ganz okay, aber ich meine, es gibt nicht wirklich viel davon noch. Und so, der Brecht wird auch aufgeführt, ich weiß nicht mal, ob der gut aufgeführt wird. Aber genau, also auch das zu bewahren ist so wichtig und die DDR ist halt gut damit umgegangen. Statt jetzt den BRD-Weg zu gehen von irgendwie einerseits deutscher Vergangenheit verneinen, das ist braucht und so weiter, die Art und Weise, darüber diskutieren, zu entnazifizieren. Ne, also diese beiden Wege gleichzeitig, wie der Satellitenstatue ist aber auch nicht kein deutscher Imperialismus. Ne? Irgendwie immer noch dabei. Die Profiteure in der Nazi-Zeit immer noch auf Fabriken und so weiter besessen haben. Ne? Dass die Idee damit anders umgegangen ist. Also quasi, sag mal, einen sozialistischen Patriotismus hatte, ja, aber keinen chauvinistischen, einen internationalistischen und wirklich, wirklich internationalistischen, wirklich antikolonialen Prägung. Ja. Und das ist schon, dass sie das hinbekommen hat, ist unglaublich. Das kann ich mir gar nicht mal vorstellen, auch in der Diskussion, das nochmal so zu formulieren, ist unglaublich krass. Und ich auch mit vielen Genossen auf meiner Partei noch rede, halt, wie man sich auch mit dem Kulturgut, ne, es gibt natürlich auch was wie Hacksgesellschaft und so weiter, auch umgeht. Aber allgemein, dass ich auch mehr mit, das war ja auch einfach nur erstmal die DDR-Literatur oder allgemein Literatur umgegangen halt wird, dass es halt auch noch bewahrt wird. Weil Lesekreise kann man auch zur Theorie machen, sind auch extrem wichtig und gibt es nicht genug. Veranstaltung zu. Aber auch halt Lesekreise halt einfach auch für weiß ich nicht, mit Hax oder für Goethe oder was auch immer, oder Brecht. Weil wir den auch mal anders lesen, vielleicht als jetzt dann mal als ehemalige DDR-Arbeiter unter Regie von irgendwelchen merkwürdigen Westintendanten, ne? Wie der Volksbühne das gerade ist. Das ist ja auch immer, mit Volksbühnenleuten redet, das ist auch mal sehr, sehr lustig. Aber ja, das ist doch länger geworden. Lob, Lob, Lob. Okay, dann vielen Dank. Dann würde ich Hans noch das Schlusswort geben für die Veranstaltung und genau. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich bedanke mich nicht nur für eure Aufmerksamkeit, sondern wie ich gemerkt habe, auch für euer Interesse, auch eure Fragen, auch ja, Lob über die DDR, auch berechtigt kritische Fragen, die zum Nachdenken anregen. Es bleibt immer viel zum Nachdenken und ich freue mich ganz besonders nach 33 Jahren, dass wir bei unserem Thema sozusagen auch so dicht an die DDR herangekommen sind und so vieles hier aufgezeigt haben, des Geburtstages 74 Jahre sehr würdig ist, muss ich mal so sagen. Freut mich sehr, dass wir doch noch etwas weiter geöffnet haben. Und darüber könnte man systematisiert natürlich auch noch lange und viel diskutieren. Aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass wir das, was die DDR, dieser kleine Staat, wie es eben auch nochmal hier zum Ausdruck kam, dieser kleine Staat geleistet hat, auch internationalistisch geleistet hat. Auch für die eigene Bevölkerung, natürlich, das stand oben an, aber internationalistisch geleistet, was dieser kleine Staat zustande gebracht hat, so ein Stückchen Vorgeschmack, sagte Kapitel 1, Sozialismus. Und daran müssen wir anknüpfen, das sollte Impuls sein auch, zu sagen, also das ist nicht verloren gegangen. Es gab Wissenschaftler, ich habe das schon mehrfach erwähnt, aber das ist mir so wichtig, die auf der Konferenz, ich glaube vor 2 Jahren war das, behauptet haben, ein Wissenschaftler, ein ausländischer, ist egal woher er war, der sozusagen, also die DDR, die Überwindung, diese Transformation vom Kommunismus zum Kapitalismus, also zur alten Gesellschaft zurück, so, diese Transformation dauert etwa bis Ende der 30er Jahre, 2039 oder sowas. Also sozusagen, wenn die Generation weg ist, muss man sich überlegen. Solche Dinge, ich würde mal sagen, fast menschenfeindlich. Solche Dinge hauen Wissenschaftler raus in ihrem antikommunistischen Denken. Es ist so wichtig, das zu bewahren, kritisch zu sehen, aber zu bewahren im positiven Sinne, ich sag mal im hegelschen, marxischen Sinne, was die DDR betrifft. Also hier müssen wir, können wir anknüpfen, können wir so vieles lernen, auch für die Zukunft. Nicht vergessen und vorwärts. Danke.